zum Diskutieren, wenn sich Zweifel ergeben, zu verstehen. Und man kann gleich sagen, entsprechend unserer Ankündigung, so richtig spannend, so richtig politisch, so richtig gretchenfragenmäßig wird es natürlich erst, wenn man die Geschichte mit der Gewalt oder die Gewalt und ihre Geschichte und sowas abhandelt. Insofern kann man für heute sagen, es ist ein Vorspiel. Ein Vorspiel, das sehr viel Verwandtschaft mit Theater hat. Ein Vorspiel zu einer Erklärung, was unterscheidet Marxismus und die hierzulande betriebene Art von Wissenschaft, das akademische und sonstige Denken voneinander, was bringt sie im Gegensatz zueinander. Heute als Thema, es gibt ja jedermann bekannte Formen, Grundsätze, nach denen sich beide Seiten zu unterscheiden pflegen. Es gibt Kennzeichnungen des anderen Lagers, Kennzeichnungen, die herausstellen, oder herausstellen sollen zumindest, wie unerträglich die Denkhaltung der Marxisten ist. Umgekehrt von gewissen Marxisten Aussagen, wie unerträglich der bürgerliche Quark sein soll. Vorwürfe werden gegeneinander formuliert. Nach dem Motto, woran zergeht sich eigentlich die andere Seite? Was ist der Haken an ihr? Was ist der Grund dafür, dass ich mich dem lieber nicht anschließe und bei meinem Stiefel bleibe? Die Antwort, naja, der vergeht sich, der Marxist, sagt zum Beispiel ein Bürgerlicher, an einem von mir angestrebten Resultat, eine Variante. Die andere Variante, ach, er bedient sich eines unlauteren Handwerkszeugs. Ich habe bewusst die immer wieder bekanntgemachten Hin und Hers dieses weltanschaulichen Kleinkriegs aufgezählt, garantiert nicht, um Partei zu ergreifen, sondern um, wenn schon nicht Spannung, dann Aufklärung über eine Abteilung Unsinn der modernen Geistesgeschichte zu geben. Jede Seite tut so, wie wenn sie die andere Seite gründlich studiert hätte, durchschaut hätte und nun in 2, 3, 4, 5 zusammenfassenden Auskünften darüber zu berichten hätte, wie grundverkehrt die anderen sind und in welchen einer sie gehören und dass die Weltgeschichte ihr Urteil darüber spricht und so fort und so fort. Nochmal kurz die Aufzählung, die in der Ankündigung schon veröffentlicht worden ist. Die Geschichte mit dem Inhuman. Ein stehender Vorwurf, Marxisten mit ihrer Weltanschauung sind inhuman. Spätestens dann sieht man es, wenn sie zu praktischen Konsequenzen schreiten. An den praktischen Konsequenzen sieht man aber überhaupt auch die Inhumanität der Gesinnung. Dagegen hat sich nicht von unserer Seite, sondern von marxistischer Seite derselbe Vorwurf rückwärts erhoben. Verrat an Humanismus, das haben Marxisten in den letzten 150 Jahren, 130 Jahren allemal gekonnt, diesen Vorwurf vorzubringen. Ja, ja, die bürgerliche Weltanschauung, die bürgerliche Wissenschaft rechtfertigt. Ja, was denn? Naja, Unmenschliches, Gewalt, Ausbeutung, Krieg und sonst was. Soll auch vorgekommen sein übrigens, die Belege? Naja, sie sind da. Warum? Weil sie nach demselben Muster gehen. An den Konsequenzen ihres Denkens ermittle ich keinen Humanismus. Zweite Abteilung. Dann nehme ich mal gleich ein Zitat. Gegen den Marxismus, bemerkt einer, ist Professor und alles. Die marxistische Position aber enthüllt sich auf beiden Ebenen, ja, das ist Theorie und Praxis und so Zeug, auf beiden Ebenen als der Ausdruck einer irrationalen Überschätzung menschlicher Vernunft und Wissenschaft. haben wir schon wieder den Menschen überhaupt drin, jetzt aber den Menschen als Vertreter von Vernunft und Wissenschaft. Sie erweist sich als unfähig, den Sinn demokratischer Entscheidungsverfahren zu begreifen. Es ist auch nicht schwer zu ermitteln, was der Mann meint. Mit begreifen kann er nicht begreifen meinen, in dem banalen Sinn kapieren, worum es da geht. Er schreibt ja gleich den Sinn demokratischer Entscheidungsverfahren zu begreifen. Na, er wird ihn begriffen haben, nur gut. Das ist eine schöne Opposition. Ich begreife den Sinn, der akzeptiert ihn nicht. Na ja, gut, dann ist halt das der Unterschied und der Gegensatz dazu. Der Sinn fügt er erläuternd hinzu, der Mann, der den Marxisten kritisiert. Der Sinn von Demokratie liegt nicht in einer angemaßten Gewissheit, im Besitz von Kenntnis der jeweils richtigen gesellschaftspolitischen Zielvorstellung zu sein. Ebenso wenig besteht er in der Scheinsicherheit einer totalen gesamtgesellschaftlichen Planungsvernunft im Bereich volkswirtschaftlicher Bedürfnisbefriedigung. Demokratische Vernunft ist im Gegenteil der institutionalisierte Ausdruck einer wohlbegründeten Skepsis in solche verallgemeinerungsfähigen Gewissheitsansprüche. Zweiter Typus von Vorwurf. Irrationale Überschätzung der Vernunft auf Seiten der Marxisten. Bei uns Demut, Skepsis, nein, allgemeingültige, verallgemeinerungsfähige und so weiter Ansprüche aus einem Wissen, das man sich vorher verschafft oder erarbeitet hat, sowas, das ist doch der ganze Irrtum des Marxisten. Deswegen, weil er sich hier irrt, glaubt er auch, dass er dann planen könnte, statt Markt zu machen oder Preis und sonst alles Mögliche, was in der Marktwirtschaft so üblich ist. Irrationale Überschätzung des Menschen, demokratische Skepsis als Gegenpol. Auch hier waren die Marxisten der letzten 100 Jahre nicht faul. Sie haben dem entgegengehalten, ja, das ist ja eine Parteinahme für Irrationalismus. Wer so die Überschätzung der Vernunft beklagt, anklagt, wer also eine gewisse Portion von Irrationalismus den Menschen eigen nennt, naja, der ist selber ein Vertreter des Irrationalismus. Wir hingegen sind das nicht. Der marxistische Konter an dieser Stelle heißt, als Theorie, nein, das ist der falsche, das Prinzip der Erkennbarkeit der Welt ist als positive Antwort auf den erkenntnistheoretischen Aspekt der Grundlage der Philosophie zu verstehen. Das geht dann weiter und kommt immer zu, entweder wörtlich oder halbwörtlich. Wir gehen davon aus, dass die Welt erkennbar ist, dass die Vernunft ein Recht hat und eine Fähigkeit dazu, nämlich eben die Fähigkeit, die man sich bei Vernunft so gemeinhin vorstellt, sie kriegt was raus, sie erkennt. Naja, jetzt ist es wieder hin und her. Der eine plädiert für Skepsis, der andere für, wir gehen davon aus, dass die Welt erkennbar ist, also für den Glauben ans Wissen. Wir schätzen das Ding namens Vernunft, ihr unterschätzt es. Wieder 1:1, quitzchen Sie. Weil, drittes Argument, sagt der bürgerliche Philosoph oder Wissenschaftler, weil die meinen, tatsächlich per Vernunft in den Besitz der Wahrheit kommen zu können, die Marxisten. Weil sie eben diese Überschätzung der Vernunft, des Menschen insbesondere, so treiben, deswegen sind sie nicht nur ein bisschen missionarischer, ein bisschen rechthaberischer als wir. Nein, das ist Dogmatismus, Dogma. Naja, dann konnte der Marxist alles Geschehen in der Geschichte dieser Auseinandersetzung schlicht mit dem rückwärts gegen den Vorwurf, der heißt, ihr seid Agnostizisten. Das ist ein griechisches Fremdwort und heißt Nichterkennler oder nicht erkennen wollen. Sind sie wieder quitt? Der eine brüllt, Dogmatiker, weil Glauben an Wahrheit. Wo gibt's denn sowas? Wahrheit. Skepsis ist angesagt. Also Dogma. Der andere sagt, ihr wollt nichts wissen, ihr seid Agnostiker. Ja, sagt der Bürger, wenn ihr einen Glauben an Wahrheit habt, statt skeptisch zu sein, wenn ihr verbindliche Wahrheiten haben wollt, theoretisch im Besitz haben wollt und sie eventuell noch zur Richtschnur eures Handelns machen wollt, dann seid ihr, naja, genau genommen eine Ersatzreligion. Ihr glaubt an was, nämlich die Vernunft und die Wissenschaft, woran ich schon lange nicht glaube, und ich kenne mich da aus, Skepsis ist angesagt. Und solcher Glaube, nicht, dass ich was gegen Glauben hätte, aber dass er tatsächlich so auftritt wie Wissenschaft, dass er nicht wie der Glaube in unseren Landen sich relativiert vor den weltlichen Mächten, sein Teil in der Einflussnahme auf die Menschheit, in die Pflege aller sozialen Übel und so weiter beiträgt, sonst aber nicht die Richtlinie der Politik abgeben will. Selbst Franz Josef Strauß und die Seinen haben immer gesagt, christliche Partei sind wir schon, aber aus der Bibel, das Gesetz, das wir morgen verabschieden, ableiten, das wollen wir lieber lassen. Das ist mehr so eine Grundhaltung, war immer die Betonung. Genau das, denkt der bürgerliche Wissenschaftler, wäre aber gegeben, wenn der andere Mann den Glauben an die Vernunft und die Erkennbarkeit der Welt beschwört. Ja, und was kommt raus? Nein, nein, wir sind gegen Glauben, wir glauben ja ans Wissen. Also, weiß der Bürger sofort, wer so daherkommt. Er glaubt ans Wissen, ist scharf darauf, will Skepsis tilgen, bereinigen und gibt noch dazu an, dass er das auch praktisch geltend machen will, der hat endgültig jetzt vom Menschen und seiner Natur nichts kapiert. Ist ja klar, der hat ein totalitäres Menschenbild. Der meint, er mit seinem Wissen könnte über den Rest der Menschheit aufgrund allgemeingültigen Bescheidwissens verfügen, Richtlinienkompetenz für sich beanspruchen. Totalitär statt demokratisch, alles vorhin beim Zitat von dem Philosophen Becker vorgekommen. Der Mensch ist doch anders. Wieder, man merkt, die streiten sich tatsächlich um ein Menschenbild hin und her. Und dann kommt der Marxist, insbesondere die aus dem Ostblock und so fort, und die sagen, na, ihr habt doch das falsche Menschenbild, nämlich ein reaktionäres. Und gibt so Übergänge wie, ja, der Marxismus, was hat er denn für ein Menschenbild? Er glaubt ans Kollektive, wir glauben ans Individuelle. Dann geht es hin und her, wer zählt denn mehr? Die Gesellschaft oder das Individuum? Na, ist doch klar, behauptet glatt ein westlicher Wissenschaftler. Bei uns ist das Individuum vorneweg. Und wenn es noch eine Gesellschaft bildet mit anderen zusammen, naja, sollst es tun. Aber wenn, dann bildet sowieso die Beste aller möglichen. Der Marxist sagt umgekehrt, na, wir gehen davon aus, dass die Gesellschaft der Gesellschaft der Primat gebührt. Die Gesellschaft ist die Hauptsache und die Individuen sind auch bloß da drin. Und so geht es dahin. Das Menschenbild wird weiter ausgepinselt. Den einen werden die totalitärsten Neigungen zur Last gelegt, den anderen umgekehrt die apologetischsten Haltungen zum Schlechten auf der Welt, zu Krieg, Ausbeutung und Armut. Und da streiten sie sich, als hätten sie nie davon erfahren, wie Wissenschaft geht. Ganz am Schluss, bei ihrem Menschenbild, machen sie aus dem Menschenbild noch ein Weltbild. Und da kommen so sinnige Streitereien raus, wie, was war denn zuerst da, die Materie oder der Geist? Wer bestimmt denn den Gang der Dinge, den Lauf der Geschichte? Sind es die Ideen oder ist es die Materie? Da machen sich bürgerliche Geister ernsthaft anheischig, zu beweisen, dass alles, was im Lauf der Zeit passiert ist, eine Folge von großen oder wenn schon nicht großartigen, dann immerhin von wirksamen Ideen sei. Allen Ernstes erzählt ein bürgerlicher Philosoph nach dem anderen, also einer, der hier lehrt, ja, die glauben nicht, die Marxisten, an die Wirkkraft, wenn sie schon nicht großartig sind, aber an die Wirkung der Ideen, und die machen den Gang der Dinge aus. Der Marxist behauptet, es wäre alles ein Ausdruck des Wirkens der Bewegungsgesetze der Materie. Also, da gibt es dann die Zitate dafür. Im Wörterbuch des Ostmarxismus, da steht drin, die Materie ist allemal zuerst da und der Geist ist auch Materie und der ist bloß Die höchste Bewegungsform davon, das Bewusstsein, wenn man mal von der Partei absieht, ist auch eine Bewegungsform der Materie. Man schreit halt die anderen, nein, das ist alles Ausdruck, was passiert von Ideen, von Geist. So, jetzt haben Sie hin und her geredet. Und mit diesen trostlosen Pro- und Contra-Aussagen spielt sich der heute zu besprechende Streit, der Methodenstreit nenne ich es mal, oder der weltanschauliche Grundlagenstreit zwischen Marxismus und bürgerlichem Geist ab. Hier die erste These heute, die ich vertreten möchte. Wenn es wirklich um nichts anderes ging, wenn man seinen Kopf anstrengt oder wenn man sein Interesse vertritt auf der Welt, oder beides gleichzeitig, weil man was rausgewischt hat und dann hat man sich ein Interesse gebildet, dann ist man entweder dafür oder dagegen, dass der Kohl Kanzler ist, dass der Kohl Recht schreiben lernt oder irgend sowas. Dann hat man halt Ansprüche oder auch nicht. Dann hat man seine Weltanschauung und lebt sich das zurecht für seinen Kopf, für sein Gemüt, was einem für jeden Tag über den Weg läuft. Wenn das der Inhalt ist, des Unterschieds, was ich jetzt kurz zusammengefasst vorgetragen habe, dann kann man beide sofort in den Mülleimer hauen, beide Parteien. Dann sind sie nichts wert. Und um die Begründung dessen soll es heute mal gehen. Das erste Argument war die Geschichte mit der Humanität des menschengerechten Denkens. Das vermissen ja beide Seiten herzlich gern immer aneinander. Die Logik des Arguments ist klar. Man lehnt vielleicht erst einmal aufgrund schlechter Erfahrungen. Die einen sagen, was die Westmächte oder gar der Hitler unter Unterstützung vom bürgerlichen Geist so angestellt hat an der Welt, da zeigt man menschenverachtend. Die anderen sagen, was der Stalin gemacht hat, Gegenrechnung, Menschenverachtung. Der Geist des Marxismus, da sieht man ihn. Ein Scheiß sieht man. Nicht einmal den Geist des Marxismus, der den Stalin vertreten hat, sieht man umgekehrt nicht. Man lehnt die Handlungen oder einzelne Handlungen oder die Hälfte davon der respektiven Anhänger der anderen Weltanschauung ab. Deutet sie als Konsequenz der theoretischen Stellung? Naja, das kann man machen, wenn man wirklich weiß, das ist die Konsequenz. Es ist kein Verstoß, kein einzelner Fehler, den der Stalin oder der Hitler, die Westler oder die Ostler machen, sondern es hat sowas wie Notwendigkeit an sich. Wer so denkt, führt sich auch so auf. Und dann, und das ist das Interessanteste, entdeckt man ein verletztes Subjekt. Und das heißt der Mensch. Weiterhin führt man mit dem verletzten Subjekt automatisch das Urteil über die andere Seite ein. Das heißt, menschlich ist, nicht nur, dass er denkt, handelt, menschlich ist der nicht. Nun steht, wenn überhaupt etwas feststeht, in diesem Streit zwischen Ost und West, bei der ständigen Aufrechnung der Verbrechen, die sie sich zu Schulden haben kommen lassen, eines ganz bestimmt fest, dass erstens die ganzen gegeißelten Untaten nur in Frage kommen als Taten von Menschen. Zweitens als solche, die sich der Mittel des Gewaltapparats, des Programms und so fort eines Staates bedienen konnten. Es ist selbst bis heute noch nicht dahin gekommen, und die Ausnahmen, wenn einmal wieder ein Ami durchdreht und er schießt in einem Straßencafé 7 Leute auf einen Schlag. Aber der Normalfall ist es nicht, dass einer 70 Leute an die Wand stellt und erschießt. Dass einer Hunderttausende von Leuten aufeinander hetzt und sagt, nun kämpft mal schön. Das Vaterland will gewinnen. Das sind erstens ganz bestimmt Menschen, die das tun. Und zweitens, eine Besonderheit ist an diesen Menschen dran, die halten zu einem Staatszweck, sei es als Mitmacher oder als Befehlshaber, politischer oder militärischer Art. Es ist eigentlich ein ganz dümmlicher Gedanke. Man nimmt, wenn man Fälle vor Augen hat, wo sich die einen Interessen auf Kosten der anderen betätigt haben, wo Menschen leben, zu Schanden geworden sind, weil sie einfach für ihre Fortexistenz, geschweige denn für das Wohlbefinden der Typen, der Individuen, weil sie einfach ins Programm der Macher von Staaten nicht einprogrammiert waren. Die waren nicht da drin, sondern die waren als Manövriermasse für höhere Zwecke, für andere Zielsetzungen im Programm drin. Die sind zu Schanden gegangen. Man hat also durchaus Täter und Opfer, nenne ich es mal strafrechtlich. Man hat Aktivisten und Passivisten zu unterscheiden. Man kann die auch noch ganz anders unterscheiden. Man kann sagen, Soldat, Arbeiter, Frau, Mutter, jeden Scheiß kann man feststellen. Die haben alle Besonderheiten, gesellschaftlicher, vielleicht von den natürlichen rede ich jetzt nicht an sich. Und man kann sehr genau festhalten, wer welches Programm mit Hilfe staatlicher Mittel umsetzen konnte und wer davon Opfer geworden ist. Und jetzt besagt der ganze Humanismusgedanke nichts Geringeres, als dass die leicht zu unterscheidenden, dramatisch Personae der Geschichte, dass die erstens einmal in ihrer Gemeinsamkeit bedeutsam sind, dass sie als dieses allgemeine, fiktive Subjekt, der Mensch oder die Menschheit, dass sie die eigentlichen Leidtragenden jener beschworenen Untaten geworden sind. Und dann schreitet man zur Kritik und sagt, ihr vergeht euch gegen das allgemeinste Rechtssubjekt, das überhaupt existiert, das ist der Mensch, das ist der in uns allen. Es ist wissenschaftlich gesprochen, also wenn man wieder zurückkehrt in die Art, wie werden hier Weltanschauungen polemisch gegeneinander, ist es der Auftrag, positiv denselben Gedanken genommen, dass beim Denken, bei der Konzeption einer Ansicht über die Welt, dass da erstens parteilich gedacht werden soll, nämlich immer im Namen des Menschen, zweitens parteilich, überparteilich gedacht werden soll, nämlich dass kein bestimmtes Subjekt, also irgendeine soziale Klasse, irgendeine Gruppierung, das kann man von Frau, Arbeiter, Pfaffe und so weiter alles durchmachen, kein bestimmtes Subjekt und dessen Interesse soll Anliegen des Denkens sein, aber das Denken soll parteilich dahingehend sein, dass es sich ausgerechnet das Subjekt Menschheit, Mensch, zu Herzen nimmt. Das hat Marx einige Male abgelehnt, und zwar mit einem Argument, das die Bürger immer nicht kennen. Warum? Weil sie nach der eben zitierten Logik verfahren. Die wollen ja bloß das andere Denken schlecht machen, aber nicht indem sie es durchgehen, sondern indem sie sagen, an den Konsequenzen sieht man, es kommt Verbrechen raus und so fort. Übrigens, an der Rechnung sich zu beteiligen, hieße erstens, an der Aufrechnung, welches Denken hat wo zu was geführt, hieße erstens, dass immer noch der Osten gewinnt, für jeden Moralisten, wenn er ehrlich rechnet. Was der bürgerliche Geist an Leichenproduktion gebilligt, verantwortet, befürwortet hat, ach Gott, das ist schon ein bisschen mehr als die Sachen, die der Stalin angerichtet hat. Wer wirklich nachzählen will, ich rate aber ab von solchen Zählen, ich rate dazu, sich überhaupt klar zu machen, welcher irrwitzige Gedanken da vertreten wird. Es ist genau genommen der Ausschluss aus dem fiktiven Subjekt wir alle, der dem anderen angetragen wird. Wer sich gegen dieses Subjekt vergeht, ist selber nicht Glied dieser Gemeinschaft. Das Adjektiv bei uns heißt inhuman, zu Deutsch unmenschlich. Und das sagt man einem leibhaftigen Menschen, dessen Menschennatur, das kann man selbst dem Stalin nicht bestreiten. Das war ein flotter Bursch, der hat auch einmal eins getrunken und ist auf Konferenzen marschiert und alles und hat Europa gespalten. Das können auch nur Menschen und nicht Sperlinge. Nochmal den Irrwitz der ganzen Sache. Der Moralismus, das wer vergeht sich gegen das Menschliche, ist etwas grundsätzlich Abzulehnendes, weil nicht mehr zwischen Subjekt und Objekt von Untaten unterschieden wird. Weil die Untat gleich charakterisiert wird in der Betroffenheit eines allgemeinen Subjekts. Wir alle, und da muss man vorsichtig sein, glaubt keinem, er würde wie die im KZ misshandelten und umgebrachten Leute heute, wenn er davon erfährt, genauso leiden wie die damals. Auf so einen Irrsinn dass jeder kaum geschieht in ein kleines Ungemach, von irgendwem gleich, ich bin der Jude von heute. Solche Übergänge sind übrigens die Konsequenzen, die sehr dümmliche und durchschaubare Konsequenz von dem. Also vergast und misshandelt sind die Juden damals in den Städten, wo sie es gespürt haben, worden. Und nicht die Menschheit. Und das ist noch einmal ganz volkstümlich zu sagen. Und wenn der Stalin Leute misshandelt hat, dann hat er es getan oder hat misshandeln lassen. Und da waren die Opfer. Und es waren schon Leute, die in ihrer Anschauung, in ihren Handlungen und so weiter dem Stalin Gegnerschaft entgegengebracht haben. Vielleicht auch nicht so sehr wie er ihnen. Wurscht wie, es geht schon dann um, welche Interessen haben da die Klinge gekreuzt. Und nicht um ein imaginäres Klingenkreuzen zwischen Weltanschauungen, die sich irgendwelche Wirkungen nachsagen lassen müssen und dann noch nicht einmal die bestimmten Wirkungen, an die man ja noch denken könnte. Wenn einer sagt, ich bin Rassist, Juden gehören weggeputzt, ja, das ist die Folge, die praktische dieses Gedankens, dann machen wir sie weg, sobald wir Gelegenheit, Macht und Mittel dazu haben. Dann ist aber eben dies die Folge und nicht die Folge, dass jetzt die Menschheit baden geht. Das eben nicht. Dazu gibt es Differenzierungen im linken Lager. Die eine Stellungnahme stammt von Marx selber. Ich würde sagen MEW 4 in den vorderen Seiten, Seite 12, 13, 14 oder so. Macht er Polemiken gegen Leute, die damals schon ihren Humanitätswahn aufgebracht haben und sagt, Mensch, hör doch immer auf, im Namen des Kommunismus, unserer Arbeiterbewegung, unserer Partei, immerzu die Menschheit zu zitieren. Ich denke, wir haben festgestellt, dass euer schönes Ding Menschheit als kollektives Subjekt, als einheitliche Meinung, als Willen, als Wünschen, als Bedürfnis und so weiter, dass das gar nicht existiert, sondern dass sie in gegensätzliche Lager, in gegensätzliche Interessen ein bisschen aufgeteilt ist. Und dass wir die Sache der einen vertreten, unsere Gründe dafür nennen und dann sind die anderen, und so betätigen sie auch sich, unsere Feinde, dann werden sie erstens theoretisch widerlegt und wenn es geht, praktisch abgesägt. Sag doch das mal, hat der Marx in dieser polemischen Schrift in MEW 4 gegen die wahren Sozialisten, das waren so Dichter und Denker und so Schönrudler, sag doch das, das reicht doch. Man erklärt doch nicht, wie ein Gläubiger, wie ein Religiöser, sagt Marx weiterhin, immerzu die anderen zu Nichtmenschen, macht die Menschheit als seine eigene Sache gelten, wo man gerade im Streit mit einem satten Teil der Menschheit liegt. Dann lässt man das blöde Humanitätsargument einfach weg, kritisiert das, was einem nicht passt, korrekt, sagt den Kampf an und führt ihn nach Maßgabe seiner Willen. Leider, übrigens, das wäre unser Tipp in dieser ganzen Menschenfrage. Leider hat er selber Marx auch eine Jugend durchlebt. Da war er der junge Marx und als solcher ist er ein Steckenpferd und man höre und staune. Gerade nicht nur derer, die als Marxisten daherkommen, sondern auch von Philosophen und Wissenschaftlern hier in der Uni und sonst wo, in manchen Universitäten noch viel mehr. Ja, da hat er als junger Marx, da hat er ein bisschen was anderes gesagt und da war er noch nicht einmal übermäßig viel jünger als bei dem Zitat, das ich jetzt erzählt habe. Da hat er erzählt, ja, ich möchte mit der proletarischen Revolution, da verwirklichen wir die Philosophie und es geht so, dass wenn sich die Proletarier befreit haben, dann sind alle Menschen befreit. Oder die Sache des Proletariats ist doch Menschheitssache. So ungefähr, dann kommen auch die Kapitalisten von heute, die Staatsmänner, die Bomben legen und so weiter, dann kommen die alle zu ihr Menschsein erst ganz richtig. Auf solche Stellen wird sich gern berufen, von links wie rechts, und es ist eben die dumme Seite von Marx, die philosophische Deutung im Namen des Menschen, also das wird jeder kennen, der ein bisschen studiert, irgendwann kommt das Zitat in einem sozialen Fach, da heißt, er ist dagegen, dass überhaupt Menschen Menschen ausbeuten. Jetzt ist ja schon gesagt, dass beide Sorten Menschen sind. Und jetzt wird doch noch auf den Titel Menschen zurückgegriffen, weil es unmenschlich wäre. All diesen Unsinn weg. Die Berufung auf die Menschheit hat bei uns Konjunktur alle 4 Jahre, inzwischen schon wieder 10 Jahre ununterbrochen. Was ist denn die ganze Geschichte mit der Ökologie? Ja, wenn einer sagt, die Menschheit ist hat ihre Erde nur von ihren Kindern gebeugt? Oder wir? Ja, wer ist es? Ist es eine Anklage gegen Untaten auf dem Feld der Umweltverwüstung? Oder ist es schon wieder derselbe Fehler, so ungefähr? Erstens sind wir alle geschädigt, zweitens sind wir auch alle verantwortlich. Es ist die Weigerung, dieser Menschheitsstandpunkt zur Kenntnis zu nehmen, dass so mancher mit der Verschmutzung des Rheines nichts zu tun hat. Aber dann kommt man auch nicht auf Menschen. Nämlich, ein bisschen verantwortlich ist man, solange man denen in Bonn und ihren Industriellen nicht das Handwerk legt. Das ist aber eine ganz andere Auffassung, die besagt nämlich nicht, ich bin schuld an dem, was mit Wald, Boden, Wasser, Luft und so weiter getrieben wird, sodass es als Lebensmittel nichts mehr taugt. Sondern es heißt, ich will mir das nicht mehr hinnehmen. Und da tritt man auch nicht als Mensch auf, sondern als Partei, die sagt, ich will mir es von denen, die es verrichten, das Werk, das mir schadet, nicht gefallen lassen. Da tritt man auch als Partei, sei es als Klasse, sei es als Gruppierung, sei es als Initiative oder irgendwas, in Gegnerschaft und beruft sich nicht auf die Gemeinsamkeit, die ja gerade als eine fiktive erkannt worden ist. Es war die dritte Differenzierung. Der junge Marx bietet bürgerlichen Leuten quasi sowas wie den Anspruch auf das Monopol in Sachen Argument Mensch, human soll es zugehen. Es hat halt gleich die politische Schlagseite auch der Menschenrechte. Zusammenfassung dieser ersten Überlegung. Es ist ein saumäßiger Gedanke. Da meine ich jetzt nicht saumäßig als moralischen Angriff. Das kann ich an anderer Stelle auch noch sagen. Sondern nur ein dumm konstruierter Gedanke, eine nach den Gesetzen der Logik ermittelbare Fehlkonstruktion. Wenn sich zwei Lager mit ihren geistigen Auffassungen, mit ihren Theorien, mit ihren Erklärungen von der Welt nach dem Kriterium streiten, dass es de facto gar nicht gibt, wenn der Mensch oder die Menschheit zur Berufungsinstanz wird, dann sind sie beide verlogen. Andererseits, in diesem Streit hat sich aus politischen Gründen, aus Gründen des Erfolgs der einen Staatsräson gegen die andere, sowas herausgestellt wie die Ankläger in Sachen Berufung auf den Menschen sitzen im Westen und im Osten, das ist eine einzige Anklagebank. Warum? Also außerhalb von dem Erfolgskriterium. Warum kann sowas Dummes überhaupt passieren? Ist so je ein Ostmarxist oder ein anderer Marxist widerlegt worden? Hat so je ein Vertreter des geistigen Westens Recht behalten, im Sinn von kleingeschrieben Recht behalten, mir das Recht in der Hand, was immer Gewalt heißt? Nein, nicht. Nur es ist eine Institution gegründet und die heißt, es gibt einen Streit um ein Menschenbild. Denn wer für den Menschen eintritt, der tritt ja quasi mit eingebildeter Autorität für ihn ein, für dieses fiktive Subjekt, wir alle, mit mindestens gedachter, vorgestellter Befugnis, dem Mensch zu dem zu verhelfen, was ihm eigentümlich ist, was ihm zugehörig ist, was auf ihn passt, wie der Deckel auf dem Topf. Also wenn die Menschheitsfrage kommt, der Humanismus oder der Unmenschlichkeitsvorwurf, dann deutet sich immer an, dass jetzt auch die nächste Runde eingeläutet wird, nämlich der Streit ums Menschenbild. Sagt nämlich der eine, ihr seid inhuman, weil ihr Leute auf Sibirien schickt, zum Zweck der Strafe, der Zwangsarbeit bei der Kälte. Sagt der andere, ihr seid inhuman, weil ihr Leuten keine Arbeit gibt, weil er sie unter Brücken schlafen lässt, sie obdachlos macht oder sein lässt und so fort und so fort. Jetzt auf einmal wird ein Streit um, welche Rechte gehören denn eigentlich seiner Natur nach dem Menschen zugebilligt. Und da merkt man spätestens hier, dass das Ganze kein Streit unter ehrlichen Wissenschaftlern ist, die sich der Falschheit ihrer Ideen bezichtigen und überführen möchten, sondern dass es einfach politische Parteigänger der einen oder anderen installierten Sache sind. Und mehr bleibt nicht übrig, außer eben, die zweite Runde wird eingeläutet, Streit ums Menschenbild. Machen wir den kurz, den Punkt, das Menschenbild. Auf den dauerhaften Anwurf von Seiten des Westens, ja, die östliche Vorstellung, die sich vom Marxismus ableitet oder er selber letztlich ist, das ist halt eine Vorstellung, da ist der Mensch eingebunden in die Gesellschaft, da spielt das Individuum erst die zweite Geige, sieben ja, alle laufen in Ameisentrachten rum und so fort, da gibt es Beweise, wie schematisch die ihren Sport betreiben, obwohl sie dann besser sind. Alles Mögliche gibt es ja auf, ja ab, auch in der Wissenschaft. Es ist der Vorwurf, sie haben eine nicht menschengemäße Auffassung vom Menschen. Sie sagen nämlich, seine Vergesellschaftung ist die Hauptsache und das Individuum hat sich danach zu strecken. Gegenposition lese ich vor. Individualismus. Denk- und Verhaltensweise bzw. theoretische Auffassung, die das menschliche Individuum mit seinen Rechten, Interessen und Bedürfnissen der Gesellschaft gegenüber für vorrangig hält. Ja, und dann kommt halt das Bekenntnis zur Vorrangigkeit des Gesellschaftlichen. Wenn die fertig ist bei den Ostlern, wenn die Vorrangigkeit des Gesellschaftlichen fertig ist, kommt am Schluss natürlich das Allerbeste fürs Individuum raus. Weil es aber sehr erkenntlich drüben nicht rauskommt, kommt dann wieder der Westler an und sagt, no, siehst du, erstens kommt nichts raus, zweitens sagt schon immer, wenn das Gesellschaftliche den Vorrang kriegt, da kommt eben nichts fürs Individuum raus in Age. Die Beweislage wäre so schwer nicht, wenn man das Menschenbild mal durchstreichen täte. Wenn man Bilanz ziehen würde und versuchen würde zu begreifen, warum werden denn hier im Westen, warum drüben im Osten, diese und jenen Interessen von diesen und jenen Klassen, Gruppen, Idioten und so weiter zu schanden. Das wäre eine Fragestellung, die käme ganz ohne das Menschenbild aus. Weil aber die schlichte politische Schlechtmacherei der anderen Seite, die ohne große Prüfung des anderen Systems daherkommt und auskommt, weil aber die Schlechtmacherei hier im Bereich des geistigen Lebens, wer hat die bessere Weltanschauung, eine Rolle spielen soll, zum Zug kommen muss. Deswegen wird so getan von beiden Seiten, also von dem Konter genau wie von den Westlern, wie dass es davon abhängt, was auf der Welt passiert, was einer für ein Menschenbild hat. Zum Beispiel Individuum, Kollektiv, totalitäres Denken, Subsumptionsdenken des Individuums oder Freiheit des Individuums zuerst und dann bilden sie Gesellschaften, wenn es ihnen passt. Es wäre alles überflüssig, aber genauso findet es statt. Es ist, um hier mal eine vorläufige Auflösung zu geben, das ist eindeutig ein Zeichen dafür, dass es jetzt spätestens beiden Seiten nicht mehr ums Recht haben in irgendeinem wissenschaftlichen Sinn geht. Woran sieht man das so genau? Ja, was folgt denn eigentlich draus? Was folgt denn wirklich draus? Wenn man glaubt oder wenn man behauptet, ja, die Gesellschaft ist da allemal vorm Individuum wichtig. Umgekehrt, der andere sagt, das Individuum ist da allemal das Höchste und die Gesellschaft, die muss sich nach ihm richten. Folgt daraus zum Beispiel eine Kritik an der Bundesrepublik? Der Logik der Sache nach könnte sie genauso folgen, wie die Kritik, die damit meistens gemeint ist, wenn man sagt Individuum zuerst, nämlich die an drüben. Ja, was zählt denn jeder Einzelne? Jeder Postbeamte kann den Spruch nach Feierabend, wenn man ihn ein Bier kauft, zu sagen, ich bin doch bloß eine Nummer. Bei uns sagen schon Profifußballspieler, dass sie gehetzte Kreaturen und eigentlich die Sklaven der Neuzeit wären. Jeder, der früh im Betrieb marschiert, weiß, dass er da drin nichts zu melden hat, sondern arbeiten muss. Was zählt denn er da mit seiner Individualität? Wie viel zählt seine Individualität in der Verrichtung seiner Handgriffe? Ist das seine Fantasie und Kreativität gefragt oder irgend sowas, was dann in der Uni besprochen wird? Es würde einfach nach Maßgabe des Befunds auf Individuum kommt an, würde garantiert ganz anderes Zeug folgen, als die Einrichtung der Gesellschaft, wie sie hier gegeben ist, und wie sieht die Vertreter dieser Gesellschaftsordnung als weltanschauliches Pro und Contra, hier Pro, für Pro Individuum, zum Besten geben? Man merkt also, dass es sich um Weltanschauungen handelt. Daran, dass außer einer Legitimation, außer einem Bild von der Welt, außer der verlogenen Vorstellung, davon hinge etwas ab, überhaupt nicht schief, also gar nichts davon abhängt. Noch anders ausgedrückt, man kann sich ja um die blöde Frage bemühen, wer zuerst kommen soll, die Gesellschaft oder das Individuum. Aber Folgen hat es ganz bestimmt nicht. Es ist ja höchstens der Auftakt zu einer Klage, wo man immer hinschauen will. Umgekehrt, den Geist der Gemeinschaft, dass die Gesellschaft Vorrang hat, weil sie schließlich das Lebensmittel, ihr Zusammenhang, das Lebensmittel der Individuen und jeden Einzelnen, die Vorstellung, als ob die im Westen nicht sonst genügend zum Zug käme. Wer organisiert denn den Nationalismus, das Zusammenhalten, das Gürtel enger schnallen, im Namen des Ganzen, der Nation, der Wirtschaft, immer Allgemeinsubjekte? Ja, das ist doch im Westen jeden Tag üblich. Allein vor solchen Erfahrungen hätten die Individuum-Vorrangsphilosophen längst ihren Laden zumachen müssen. Auflösung, es geht weder um das eine noch das andere. Man kann sich sehr schnell zurecht machen, wie gesagt, worum es wirklich sich dreht mit dem Individuum und der Gesellschaft. Indem man die Gesellschaft drüben, die herüben anguckt, ermittelt, welche Sorten gesellschaftlich bestimmter, ausgezeichneter, berufsmäßig, geldmäßig, besitzmäßig, einkommensmäßig, bildungsmäßig und so fort, schlechtmäßig meinetwegen auch, welche Sorten Individuen hier ihren Kram machen, nach Maßgabe welcher gesellschaftlichen Umstände, Vorschriften, Bedingungen sie ihn machen, wie sie darüber zu gesellschaftlich gemeinschaftlichen Angelegenheiten beitragen, wie sie denen untergeordnet werden, welche Leistungen sie dafür empfangen, ob in Anführungszeichen die Leistungen oder mit, vollkommen wurscht, welche Dienste das existente Gemeinwesen, die politische Gewalt, der Staat, ausübt mit seinen Figuren, was das für die Individuen heißt, in welchem gesellschaftlichen Beziehungszusammenhang sind alle ihre Interessen gestellt, und dasselbe, da kriegt man Antworten, jede Menge, dasselbe kann man für drüben ermitteln, aber eine Antwort kriegt man sicher nie, ob das Individuum zuerst kommt oder die Gesellschaft zuerst. Es ist schlicht und einfach Weltanschauung, in dem polemischen Sinn, so ein Geschmack, dass es kein Begriff ist und der Unwille zum Begriff von wie funktionieren Individuum und Gewalt, Gesamtheit, allgemeines Interesse und so weiter, wie funktionieren die hier und da. Man will sich keinen Begriff bilden, sondern in der Anschauung, in einem Weltbild, sich das Ganze quasi ganz billig, aber ganz überschaumäßig zurechtgelegt haben. Mehr ist da nicht. Die eigentliche Menschenbildstreiterei im Bereich der Ideenkonkurrenz, des weltanschaulichen Streits, über den ja heute erstmal vorläufig geredet werden soll, der bewegt sich in der Grundfrage der Fähigkeit zur Erkenntnis. Vorhin schon zitiert, das ist die Geschichte, die einen meinen, Skepsis wäre geboten, die anderen meinen, die Welt ist erkennbar. Wir gehen davon aus, man kann was wissen. Wir glauben an die Vernunft und ihre Leistungen. Auch hier gleich, in Anklang an das Letzte mit dem blöden Menschenbild, Individuum und Kollektiv, auch hier glatte Fehlanzeige in Sachen Wissen. Auch hier, überlegt mal, der eine sitzt auf seiner Bank, der eine steht hier, der andere sitzt auf seiner Bank. Wodurch unterscheiden sie sich? Der eine sagt, ich bin skeptisch. Ich glaube, so viel steht dem Menschen nicht zu. So viel liegt nicht in seiner Gabe, dass er was erkennen kann. Also er redet ein wenig faustisch geschwollen daher. Es geht ihm zwar darum, aber na, glaube ich nicht. Der andere sagt, Vernunft, das ist die höchste Gabe, die muss man nützen. Ich glaube daran, dass die Wissenschaft uns den Fortschritt bringt. Und dann gehen Sie alle zwei rüber ins Wirtshaus, dann bestellen Sie sich Würstler und beide kriegen welche. Da sagt auch die Bedienung nicht zum Skeptiker, pass auf, glaubst du eigentlich daran, dass du sie kriegst? Oder zum anderen, pass auf, du bist ein ziemlich unvernünftiger Mensch, sowas zu glauben, dass du Würstler kriegst und dass es hier so funktioniert, ist sie nämlich weg, unsere Würstler. All das mit dem wirklichen Leben nichts zu tun. Leute, die den Glauben an die Vernunft legen und Leute, die Skepsis predigen, machen in all dem, in ihrem Beruf, selbst als Wissenschaftler, als wissenschaftlicher Lehrer bei Vorlesungen, im Privatleben, im öffentlichen Leben, wenn sie eingreifen in Diskussionen oder als Wähler zur Urne gehen, machen haargenau dasselbe. Sie vermögen sich garantiert in nichts zu unterscheiden. Es sei denn, man lässt sie zur Polemik schreiben, darüber, welche Weltanschauungen denn eigentlich die passendere für uns Menschen wäre. Es ist eben die Frage nach einem Menschenbild. Gut, klären wir mal die Sache mit der Vernunft. Das einfache Argument, das von uns auch schon mal anzuwenden versucht worden ist, na gut, wenn ihr hier in der Uni der Auffassung seid, ihr Wissenschaftstheoretiker oder ihr Vorlesungshalter, dass man nichts Genaues ohnehin nicht erfährt, dass sowieso das keinen großen Sinn hat, allgemeingültige, verallgemeinerungsfähige Aussagen, Erklärungen über dies oder jenes abzugeben, dann habt ihr euren Beruf verfehlt. Dann hört auch auf damit. Dann bescheidet euch mit der Kurzfassung eures Wissens, dass Wissen nicht geht, und tretet ab von der Bühne der wissenschaftlichen Tätigkeit, auch der beratenden wissenschaftlichen Tätigkeit, des wissenschaftlichen Diskurses und des Zeugs, wie es immer heißt. Da antworten dieselben Leute drauf, halt mal, die Skepsis heißt doch nicht, dass ich es lasse. Ich will bloß alles, was auf diesem Felde des Wissens und der Verstandes- und Vernunftbetätigung so unternommen wird, kennzeichnen als einen Versuch, über dessen Ertrag man sich besser nicht sicher sein wollen soll. Als Versuch ist es aber eine redliche Sache. Es ist so etwas wie das Weiterleben vom Glauben ans Wissen, obwohl wir es längst besser wissen, dass Wissen nicht zustande kommt. Und was machen Sie dann? Eben Wissenschaft im Zeichen der Skepsis. Wissenschaft im Zeichen der Irrtumsmöglichkeit. Können Sie was anderes machen wie der andere Wissenschaftler, der einfach zu forschen anfängt? Nein. Die machen dasselbe. Sie suchen sich einen Ansatz. Sie suchen sich einen Gegenstand, ein Fach. Dann forschen Sie. Dann denken Sie erstmal jahrelang nicht dran, dass es vielleicht sehr fragwürdig ist, was Sie über die byzantinische Kultur, dann über die Sprache, dann über die Wirtschaft und ihre Kreisläufe und sofort rausgebracht haben. Nein, da machen Sie fröhlich mit und rein zu euch. Sagen Sie beispielsweise, ich gehe davon aus, wir machen den Ansatz, uns fehlt noch der Faktor Psi, X, A oder so. Den, wenn man den nimmt, dann kann man das empirisch überprüfen und da forschen Sie und machen Wissenschaft das ganze Jahr. Kaum kommt aber einer und sagt, an dieser Wissenschaft stimmt was nicht. Oder er sagt überhaupt bloß, hier habe ich meinen Buton am Revers, ich bin Marxist, du bist Bürgerlicher. Auf einmal kommt jeder dieser Wissenschaftler, die ja auch ja eines selber treiben, nämlich eben Wissenschaft, und falsche dazu, aber da komme ich noch drauf, Wissenschaft treiben, dann fällt ihnen ein, dass überhaupt der Anspruch, ihr Treiben und ihre Resultate, die sie erzielen beim Forschen, zu überprüfen und der Unwahrheit zu überführen, dass so ein Versuch am besten damit beantwortet werden muss, dass der Anspruch, auch es soll stimmen, ja schon der Verstoß gegen das Menschenbild der Irrtumsmöglichkeit, der gebotenen Skepsis und Demut ist. Umgekehrt, dagegen etwas anderes zu setzen, wie der Nachweis, deine Gedanken sind ein einziger Wirrwarr, sie stimmen nicht, sie erklären nicht das, was sie vorgeben zu erklären. Etwas anderes zu tun, ist immer ein Fehler. Wenn zum Beispiel Linke oder sogenannte Marxisten, wenn sie kommen, sie treten im Namen des Marxismus an und sagen, übrigens, ich meine, dass das Erkennen geht. Dann setzen sie halt den Glauben an die Nichterkennbarkeit, den Glauben an die Erkennbarkeit der Welt entgegen und so kann es ewig weitergehen. Es hat ja auch hier, wie bei der ersten Idee mit dem Humanismus, immer ganz schnell die politische Schlagseite. Wie gesagt, tun beide dasselbe. Auch im Osten an den Universitäten, da suchen sie sich ihren Ansatz. Das ist über Jahrzehnte hinweg, jetzt längst nicht mehr, über Jahrzehnte hinweg eben der sogenannte marxistische Ansatz gewesen. Da sind sie halt von irgendwas ausgegangen, dass sie fürs Proletariat Wissenschaft treiben. Oder dass sie materialistische Wissenschaft treiben. Oder irgend sowas haben sie gesagt, und die geht so. Sie haben sich für einen Ansatz, eine Methode entschieden, da haben sie drauf losgeforscht. Die hier, ihresgleichen. Genau dasselbe gemacht. Das sind halt die verschiedenen Ansätze in Konkurrenz getreten. Man vergleicht sie. Und jetzt hat man nicht gesagt, das sind verschiedene Ansätze. Sondern, vom Westen aus, das ist der Ansatz, der für das politische Lager drüben als wissenschaftliche, als legitimatorische Signatur herhalten muss. Also mache ich ihn schlecht. Es ist so simpel, die politische Schlagseite und die Unwissenschaftlichkeit dieser Runde 2 zu kennzeichnen. Sie haben ja sich gar nicht wechselseitig ihr Wissen bestritten, sondern nur ihre Haltung zum Wissen und Wissenschaft treiben. Der Vorwurf vom Westen hat halt immer gemeint, wer so spricht und glaubt an ein dereinst vielleicht schon längst zustande kommendes oder gekommenes Ergebnis in wissenschaftlicher Hinsicht, der maßt sich dann auch an im Namen eines Wissens, an das wir ja nicht glauben, das sind ja wir ja schon, intolerant zu werden. Er macht dann Wissen geltend. Das ist ein sehr lustiger Trick. Man überführt jemanden, der sich theoretisch einer Sache sicher ist. Quasi das per Verdachtstechnik des Verbrechens, dass er, weil er an Wissen glaubt, auch zu jeder Schandtat bereit sei. Die praktische Tugend der Toleranz. Man solle nicht sich anmaßen, einzugreifen, leitfadenmäßig. Zum Beispiel gegen den Kanzler Kohl. Gegen die Art und Weise, wie hier bei uns, was halt so Marxisten alles so behaupten, Eigentum benutzt wird. Wie bei uns Rüstungsgeschäft und Rüstungsabsicht des Staates Hand in Hand gehen. Über all das darf man auf der einen Seite schon was sagen, aber man soll nicht sagen, man hätte Wissenschaft getrieben und hätte ein sicheres Ergebnis und sei beim Vergleich dieses Ergebnisses, wo man gewisse Notwendigkeiten dieses Zirkus hier festgestellt hat, darauf mit seinen Interessen darauf gekommen, man möchte sich zum Gegner machen. Ausgerechnet bei dieser banalen Stellung, zu der sich immer wieder Leute gedrängt oder versucht fühlen, kommt der Wissenschaftstheoretiker Marke West daher und sagt, naja, ich weiß die Quelle für deinen Gegensatz gegen die Zivilisation, gegen die Toleranz, gegen die politische Kultur, gegen das geordnete Getriebe, gegen Recht und Ordnung eben hier. Ich weiß den Grund. Das kommt daher, weil du an Wissen glaubst. Wärst du ein Skeptiker wie ich, würdest du nie sagen, ich will irgendetwas wissen und mein Interesse aufgrund des Wissens verallgemeinern, also durchsetzen. Dann würdest du wie ich machen und würdest die Richtlinie und Kompetenz des Bundeskanzlers achten und der behauptet auch nicht, dass er alles wüsste, der ist bloß gewählt und zuckt hierzu. Ich lese nochmal die Stelle vor, mit der man die Demokratie erklärt, die ich am Anfang vorgelesen habe. Die marxistische Position aber enthüllt sich auf beiden Ebenen als Ausdruck einer irrationalen Überschätzung menschlicher Vernunft und Wissenschaft. Sie erweist sich als unfähig, den Sinn demokratischer Entscheidungsverfahren zu begreifen. Das ist hier eigentlich keine Aussage getroffen. Ja, es kann ja sein, dass demokratische Entscheidungsverfahren irgend zu was gut sind, also einen Sinn oder Zweck haben. Mag ja sein. Der Mann hier sagt noch überhaupt nichts. Erstmal, was der Sinn ist. Er macht einen Übergang. Der Sinn von Demokratie liegt nicht in einer angemaßten Gewissheit, im Besitz der Kenntnis, der jeweils richtigen gesellschaftspolitischen Zielvorstellung zu sein. Ebenso wenig besteht er in der Scheinsicherheit einer gesellschaftlichen Planungsvernunft. Nein, demokratische Vernunft ist im Gegenteil der institutionalisierte Ausdruck einer wohlbegründeten Skepsis und so weiter. Nochmal, demokratische Vernunft, erster Hammer. Die Vernunft, da verstehen die Jungs jetzt mal wieder nicht zu verallgemeinern. Beim Mensch, da haben sie ein fiktives, kollektives Subjekt, das noch keiner gesichtet hat. Das sie aber für ihre Ideen reklamieren. Kaum geht es über die Vernunft, dann sagen sie nicht, die Vernunft, die ist jedem gleich. Das haben schon alle Schwachköpfe, schöne Philosophen Meinetwegen der Descartes im ersten Satz damals, nur das ist der Verstand und Vernunft, das ist doch die bestverteilteste Sache der Welt. Jeder hat sie, keiner lässt sie sich absprechen, jeder hat das gleiche Werkzeug. Worte, Schlüsse, Übergänge. Jeder denkt im Grund der Technik nach gleich. Aber verschiedenes Zeug wollen sie dann schon, die Leute, und da drücken sie ihre Interessen als Gedanken aus. Na ja, gut, wenn so ist. Der Mann hier macht gleich das Attribut demokratisch an Vernunft dran. Das ist die Folgerung aus dem, was er vorgeschrieben hat. Also was ich vorgelesen habe aus diesem Stück. Es gibt eine demokratische Vernunft und eine undemokratische. Das heißt, nicht mehr oder nicht weniger, als auch Demokratie kann auf ihre Weise eine ziemlich bescheuert begründete, aber sehr harte, totalitäre Seite annehmen. Wenn einer jetzt hergeht, gebraucht seinen Verstand, seine Vernunft, setzt er ein. Und ermittelt, dass mitten in der Demokratie, er kümmert sich nicht um demokratische Entscheidungsverfahren, sondern er kümmert sich um ihre Ergebnisse, um ihren Ertrag etwas. Mitten in der Demokratie ganz blöde, böse Sachen passieren, die ihm nicht schmecken, die ihm Schaden einbringen. Er kümmert sich also nicht, weil er bloß seine Vernunft gebraucht, daran, dass die schlechten Sachen, die ihm schaden, doch demokratisch zustande gekommen sind. Dann macht ihn dieser Philosoph und Wissenschaftler darauf aufmerksam, pass auf, bei dir ermangelt an deiner Vernunft, an einem ganz wesentlichen Attribut. Vernunft ist bei eigentlich erst fertig, wenn sie demokratische Vernunft ist. Das ist die politische Seite dessen, der Skepsis sagt, wenn es im Innerwelt an der anschaulichen Streit hoch hergeht. Also, können die Menschen was erkennen, können sie nicht. Die politische Seite davon ist, dass er Toleranz als Gebot aufmacht. Dass er quasi die Fortsetzung des Denkens im Handel vorwegnimmt, bei einem, der sich seiner Sache theoretisch gewiss ist, gleich den vermutet, der sich dann auch gleich mit zur Wehr setzt, zu Werk geht und sich durchsetzen will. Und jetzt will er ihm das nicht verbieten mit Gegenargumenten gegen die vertretene Sache, sondern mit einem Verweis auf das Verfahren. Und das Verfahren heißt demokratische Vernunft. Als wären die demokratischen Staaten, bei deren Zustandekommen eine satte Masse von Gewalt zum Zug gekommen ist. Und sonst wäre kein einziger demokratischer Staat gegründet worden. Bei deren Erhaltung Gewalt zu jedem Tagesablauf, zu jeder Minute vom Funktionieren der Ordnung gehört. Als wären die nur so eine Erfindung gewesen, die vielleicht 1789... wie sich Skeptiker und andere getroffen haben, dann haben die Skeptiker die Mehrheit bekommen und da haben sie gesagt, ja, insofern der Mensch sowieso nicht sicher es nicht wissen kann, ach, da gründen wir mal eine Demokratie. Das wäre doch das passende politische Rezept für unsere Rieseneinsicht darin, dass der Mensch skeptisch zu sein hat. Also auch hier, es ist eine groteske Veranstaltung. Skepsis kontra den Glauben ans Wissen. Das in einer Zeit, die dieselben Leute, übrigens drüben wie hüben, sehr gern als wissenschaftlich-technische Zivilisation kennzeichnen. Als Zeitalter der wissenschaftlich-technischen Revolution drüben sogar manchmal. Wo ein ganzes Ministerium dafür da ist, dass Wissen und Forschung im nationalen Sinn klappen. Wo es Geld dafür gibt, jede Menge. In der Zeit, meine Leute, das Schönste auf der Welt wäre eine Gegenüberstellung von Weltanschauungen, und zwar auf dem Niveau, auf der Höhe, wo der eine sagt, ich glaube nicht, dass man was Richtiges rauskriegt, was ihr Rest der andere sagt. Ich glaube schon. Folgenlos, weil es eben, wie erläutert, ganz anders und politisch frech gemeint ist. Traurig, wieder an dieser Stelle, dass die Marxisten nichts Besseres zu tun haben, als den Glauben an die Vernunft zu fordern, einzuklagen, möglichst noch im Sinne Allgemeininteresse Menschheit. Das ist das, was zum Beispiel Gorbatschow und Konsorten heute tun. Das ist das, was ihre Abgesandten jetzt zur großen Freude westdeutscher Fakultäten tun, wenn sie zu einem Wissenschaftleraustausch anreisen. Dasselbe Mist, der Vorwurf mit der Religion. Ja, wenn ihr euch so sicher seid, wir sind Wissenschaftler und als solche sind wir Skeptiker. Wenn ihr euch aber sicher seid, dann seid ihr wie Fanatiker des Glaubens. Das ist auch ein interessanter Vorwurf. Ersatzreligion soll der Marxismus sein. Mit dem Argument, dass er die Demut des Skeptikers nicht teilt. Es ist was dran, Marxisten sagen, und die betonen sie auch immer wieder, erstens die Erkennbarkeit der Welt, wir leisten da was, und dann wenden wir es an und danach gestalten wir sie, nach dem, was wir über sie in Erfahrung gebracht haben. Das ist der eigentliche Dogmatismus, den die Westler entdecken wollen. Man meint, es ist die einfachste, die normalste Handlung, sich über seine Umstände Rechenschaft, wo man sich der Natur bedient, weil man ihre Gesetze kennt, weil man Wissen über sie hat. Genau das darf in allen anderen Fragen einfach nicht einreißen, behauptet der Skeptiker. Wer so tut, als hätte er da Sicherheit, ist also genau genommen, jetzt in diesem Semester passiert es wieder in einer Vorlesung an der LMU. Das sind Professoren und die sind sich nicht so blöd zu sagen, genau genommen ist es wie in der katholischen Kirche. Ja, sollen doch die mal einmal ein Semester eine Vorlesung über die katholische Kirche halten. Sollen sie doch einmal sagen, das ist zwar keine Ersatzreligion, sondern eine Weltreligion. Ich sage mal meinen Kindern, Studenten, vom wissenschaftlichen Gesichtspunkt her, alles, was es da Übles zu vermelden gibt. Ein Papst, unfehlbar, dass ich nicht lache. Der Papst, schaut ihn euch an, der merkt sich doch nichts von 12er bis zum Läuten. Der ist doch dumm wie die Nacht, unfehlbar. Ja, das wäre doch mal eine Stellungnahme von einem Wissenschaftler. Die gibt es aber in der ganzen BRD-Wissenschaft nicht. Es gibt die Stellungnahme gegen die Ostblock-Philosophie und Weltanschauung. Und ausgerechnet da wird Religion zu was Schlechtem. Nämlich dann, wenn sie ersetzt wird. Das sind interessante Gedankengänge. Ersatz von Religion kommt nicht in die Tüte. Und der Gedankengang, so unlogisch er ist, so unredlich er auch, was ich gemeint habe mit den Typen Professoren, sollen Sie doch einmal sagen, wie ein katholisches Konzil funktioniert. Sagen Sie doch einmal die Diskussionsstruktur auf einem Konzil oder bei einer Papstwahl, bevor der weiße Rauch kommt. Sollen Sie doch die mal untersuchen, wie da diskutiert wird. Vielleicht sollten dann mal Psychologen die Zurechnungsfähigkeitsfrage stellen. Betätigungsfelder noch und noch für diese Wissenschaft. Nein, diese Wissenschaft hat hier nichts gegen Religion, weil sie mit ihrer Funktion und ihrer Brauchbarkeit offenbar einverstanden ist. Sie ist aber nicht mit etwas, was sie für Religion oder deren Ersatz hält, einverstanden, wenn diese Religion die Funktion, das Amt übernimmt, das bei uns die Politik und die politische Ideologie haben. Naja, die säkularisierte Religion, die sich nicht ins Verhältnis zum Staat setzt, wurscht, ob sie jetzt eine Religion ist, die Weltanschauung drüben. Ich sage zwar Weltanschauung, vorhin habe ich den Witz erklärt negativ, Weltanschauung ist die Weigerung, sich am Begriff von der konkreten Objektivität zu machen. Es ist das drüber weggeschwätzt, über ein Gesamtgrund, ein Gesamtbild von Menschen oder von der Welt. Das ist der Fehler von Weltanschauung. Ja, da sagen sie, säkularisierte Religion macht sich Sachen an in der Welt, die ihr nicht zustehen, der Religion. Die Ersatzreligion tut es aber, also ist der Ersatz der Religion und des westlichen Politkults, das ist das eigentliche zu Geißelnde und davon gehört sich distanziert. Nicht statthafte, intolerante Handhabung der Staatsgewalt und kann sich auch letztendlich gar nicht rechtfertigen. Die Rechtfertigung bleibt ja immer auf. Erstens, warum sollen die ausgerechnet sicheres Wissen zur Handhabung ihrer Gesellschaft haben? Geht ja gar nicht, Skepsis. Wieder das alte Leier. Zweitens, und wenn sie es dann doch tun, ihr Wissen auf ihre Gesellschaft anwenden, dann können sie das nicht, weil das Wissen stimmt, das gibt es ja gar nicht, sondern weil sie die Gewalt haben. Es ist wieder der gar nicht sehr geheime Zusammenschluss mit einem praktisch gemeinten Vorwurf da. Ja, es kann schon sein, dass ein westlicher Professor, einer, der hier Wissenschaft oder Philosophie lehrt, was gegen das System drüben hat. Dann soll er das aufschreien. Und dann kommt er auch als Bestandteil des Systems garantiert zum Geistesleben drüben. Zur öffentlichen Moral und zur Wissenschaft, die dort betrieben wird. Dann soll er eben seine Urteile durch Studium eben des Zeugs hinschreiben. Er tut weder das eine noch das andere, sondern er nimmt sich stellvertretend den Kontrast seiner Weltanschauung mit der anderen her und gleichzeitig auch noch die praktische Unhaltbarkeit des Feindeslandes klarzumachen und anderen dazu. Theoretisch, sagen Westler, können die drüben ihren ML, ihren Marxismus-Leninismus, ihre Weltanschauung höchstens auf eine Weise rechtfertigen. Und das ist ein Trick. Das ist nämlich die Dialektik. Auch hier, entsprechend der Ankündigung, ergeben sich Differenzierungen. Die westliche Auffassung ist, die Dialektik ist was Schlimmes, ist ein Verstoß gegen die guten Sitten im Wissenschaftsgewerbe. Die im Osten sagen, die Dialektik, das ist das Kochrezept in Sachen Wissenschaft, das wir haben und ihr habt es nicht. Was wir dazu sagen, geht aus den Ausführungen hervor. Erstmal wieder der Typus Streit. Wie soll denn den jemand überhaupt entscheiden? Lest mal was vor. Als Theorie, es ist Zitat Ost, als Theorie der objektiven Dialektik ist die marxistisch-leninistische Philosophie und Weltanschauung, die ist das Subjekt des Satzes. Ist sie die Wissenschaft von den allgemeinsten Entwicklungsgesetzen der objektiven Welt? Sie geht von der Tatsache aus, die gehen immer von was aus, die Burschen, dass die Welt einen universellen Zusammenhang bildet, in dem alle Dinge und Erscheinungen miteinander verbunden sind und sich gegenseitig bedingen, dass die Wirklichkeit in all ihren Erscheinungsformen Natur, Gesellschaft, Denken in steter, unaufhörlicher Bewegung und Entwicklung begriffen ist. Auch hier, wenn ein westlicher Wissenschaftler sich das Zitat zur Brust nimmt und einmal vergisst, dass er für den Westen und nicht für den Osten ist, kann er nach meiner Kenntnis des Wissenschaftsbetriebs hier alles unterschreiben. Ist die Welt ein Zusammenhang? Ja, bitteschön, ja, wer sagt das im philosophischen Seminar nicht? Kosmologie, ja, das muss doch jeder anständige Philosoph treiben, ja, da haben wir neulich erst wieder einen Aufschwung gekriegt. Dass in der Welt alles zusammenhängt. Ja, hat es jemand bestritten hier jemals? Die Welt als Struktur, kilometerweise Bücher in sämtlichen Bibliotheken, darüber, als Struktur, als zusammenhängendes Ganzes, wo sich die einzelnen Teile bedingen, steht alles hier genau auch in der Wissenschaft. Nur eins findet der Westler nicht. Die Behauptung, dass das die Behauptung der Ostler wäre, und zwar unter dem Titel dialektisches Denken. Das Dogma für sich ist wiederum einmal gar nichts wert. Es klärt ja über nichts in der Welt auf. Es erniedrigt die ganze Natur, ist auch schon sehr viel, die ganze Gesellschaft und sogar die verschiedenen Gesellschaften, halt die Gesellschaft und das Denken der Menschen. Alle drei Dinge unter dem Titel Wirklichkeit, damit gesagt werden kann, und in dieser Wirklichkeit ist alles miteinander verbunden und bedingt sich am Ende noch gegenseitig. Und diese Behauptung, dass es so sei, das ist unsere größte weltanschauliche Superbehauptung und die hält bei uns quasi dafür her, dass wir in der Wissenschaft das meiste oder alles richtig machen. Es ist mit diesem Kochrezept, mit dieser Weltanschauung, die für sich übrigens gar kein Rezept ist, ist ja nur der Glaube dran, dass man die Zusammenhänge und die Wirklichkeit und die Natur ergründen kann. Es ist für sich, Sie meinen, es wäre wie ein Rezept, wir denken dialektisch und da haben wir was. Umgekehrt Westen. Der Westen sagt, die machen alles dialektisch und das Kochrezept, das ist das einzige Hilfsmittel, wie sie ihre Weltanschauung überhaupt retten können, nämlich durch einen faulen Trick. Nochmal zurück zum Osten, bevor ich die Westler mal durchnehme. Es ist wie im Kindergarten, was sich die östlichen Wissenschaftler und Philosophen da leisten. Übrigens auch solche, die im Westen marxistische Philosophie, Soziologie oder sonst was treiben wollen. Wir gehen davon aus, ein Bekenntnis zur Erkennbarkeit, ein Bekenntnis zur dialektischen Methode, wir sehen alles hin und her und bedingt und kreuzweis, so ein Bekenntnis und dann geht's zu Werk. sehr wenig, was dieses Kochrezept mit den wissenschaftlichen Resultaten, mit den hinterher folgenden Stellungnahmen zu tun hat. Es ist halt dieses Bekenntnis und die Behauptung, die überall dann an jeder Aussage über die Welt drangeklebt wird. Und das wird dialektisch gesehen. Wie im Kindergarten insofern, als die einen sagen, ihr macht was Dialektisches und das ist euer Trick. Wenn ihr den Trick nicht hättet, dann müsst ihr so werden wie wir. Und der Osten umgekehrt sagt ätsch spätsch und sagt, wir haben die Dialektik, wir wenden diese großartige wissenschaftliche Weltanschauung und Denkmethode an und dann sehen wir was, was du nicht siehst. Ja, wenn die Sache so ist wiederum, dann kann man beide Lache wegschmeißen. Dann sind sie nichts wert für jeden vernünftigen Menschen, der irgendwas wissen will, ergründen will. Und sei es, will den Faust ergründen, was das verschrieben ist. Ist ja wurscht. Wer irgend noch was wissen will, wer noch drauf scharf ist, wer noch sowas wie Neugier über, warum passiert denn wo was auf Lager hat, der kann beide Lager nach der Beobachtung dieses Streits einfach wegwerfen. Ich sehe was, was du nicht siehst, wieso denn? Ich sehe das nämlich nicht, na, aber ich habe die Dialektik und dann sieht man es. Das ist eine Art, die dem Westen natürlich wieder zum Vorteil gereicht, dem Westler-Diskutanten, weil er sagen kann, es sieht er. Bei euch, es kommt aufgrund eines Vorurteils zu eurer Weltanschauung. Bei uns kommt unsere Weltanschauung aufgrund anderer Vorurteile zustande. Zum Beispiel das mit dem Skeptizismus, mit dem Toleranzgebot und so weiter. Jetzt gucken wir uns mal an, wie die Westler den Trick namens Dialektik eigentlich sehen. Der erste ist ein ganz großer Wissenschaftler, der heißt Popper. Das größte sind die Ohren. Dialektik ist eine Theorie, die behauptet, dass etwas, insbesondere das menschliche Denken, sich in einer Weise entwickelt, die durch die sogenannte dialektische Triade charakterisiert ist. Thesis, Antithesis, Synthesis. Zunächst gibt es eine Idee, eine Theorie oder eine Bewegung, die man als Thesis bezeichnen könnte. Eine solche Thesis wird häufig Opposition hervorrufen, da sie, wie die meisten Dinge dieser Welt, von nur begrenztem Wert sein wird, da haben wir den Skeptizismus schnell eingebaut, oder ihre schwachen Stellen hat. Die Gegenidee oder Gegenbewegung wird als Antithese bezeichnet, da sie gegen die erste, die Thesis, gerichtet ist. Also es ist gegen und so anti. Der Kampf zwischen Thesis und Antithesis dauert nun so lang, bis irgendeine Lösung zustande kommt, die in gewissem Sinn über Thesis und Antithesis hinausgeht, und zwar durch Anerkennung ihrer Vorteile und durch den Versuch, die Stärken beider zu bewahren und ihre Schwächen zu vermeiden. Die Lösung, die den dritten Schritt darstellt, wird als Synthesis bezeichnet. Nachdem nun diese Synthesis einmal erreicht ist, kann sie ihrerseits zum ersten Schritt einer neuen dialektischen Triade werden, was eintreten wird, falls sich die erreichte Synthesis als einseitig oder sonst wie unbefriedigend erweist. Und so fort. Erster Hinweis. Den kann ich mir nicht ersparen. Ich war in Ost und West. Ich habe noch keinen Menschen je erlebt. Und wenn da Zeugnis herrscht davon, dass da irgendeiner so vorgegangen wäre, sagen, den will ich mir mal vorknüpfen, der so Wissenschaft getrieben hätte. Ich weiß nichts aus der Geschichte der Wissenschaft, weder der Naturwissenschaft noch der Geisteswissenschaft. Wer was weiß, bitte soll es anmelden. Wo es so zugegangen wäre. Ich weiß auch nicht aus dem Osten, wo die Behauptung, also die Übersetzung der dialektischen Art zu denken, in, da machen wir eine Thesen, eine Antithesen, damit wir dann eine Synthesen kriegen, wo das jemand, einer als Gang der Forschung behauptet. Es gibt höchstens, auch im Osten, Philosophen, Verfasser von Kompendien, die sagen, nach der dialektischen Weltanschauung als Kapitel in ihrem Werk oder in ihrer Vorlesung gefragt, was ist denn das Ding eigentlich für sich genommen mal erklärt? Sagen sie so, und das kommt von Hegel her und das ist Antithese und so weiter. Und das ist immer Widerspruch. Ja, sowas gibt's. Aber dass Wissenschaft irgendwo so betrieben worden wäre oder jetzt betrieben würde, wie der Popper hier aufschreibt, wie er meint. Dass Dialektik ginge, die er nicht mag. Dieser Aufsatz, der heißt, was ist Dialektik? Und dieser Angriff auf das Ding, auf diesen Hebel, auf diesen Trick des Ostwellenanschaulers. Das gibt es einfach nicht, dennoch, er behauptet. Jetzt ist das Ganze komischerweise, was er da erzählt. Und das ist eigentlich der Witz, aber jetzt nicht im Sinn von, also es ist kein Lachwitz, sondern es ist die Eigenart seines Denkens hier. Das, was er hier erzählt hat, das hält er nicht für schändlich, für ein Geschmarrn. Also so ungefähr der Wissenschaftler, der wird nie sagen, Wissenschaftler haben doch nicht, meinetwegen ein Volkswirtschaftler oder ein Physiker, die haben doch sich an Scheiß, ein Programm zu machen, wir machen drei Thesen hintereinander weg. Der kümmert sich halt um schon überlieferte Theorien, um Widersprüche, die in ihnen auftreten oder die durch Entdeckungen, durch Beobachtungen auftreten. Dann erklärt er halt das nächste Elementarteilchen. Dann macht es im Experiment sichtbar, ja, so Zeug gibt alles. Aber keiner denkt, naja, jetzt machen wir mal unseren Dreischritt. Der Popper behauptet, und das wäre gut so. Er sagt, insofern ist Dialektik eine gute Angelegenheit. Er stellt sich nämlich die Wissenschaft in ihrem Prozedere und in ihrer Geschichte haargenauso vor. Nachdem die Dialektiker nun richtig festgestellt haben, dass Widersprüche, besonders natürlich der Widerspruch zwischen einer Thesis und einer Antithesis, der den Fortschritt in der Form einer Synthesis hervorbringt, äußerst fruchtbar, ja tatsächlich die Triebkräfte jedweden Fortschritts des Denkens sind, schließen sie fälschlicherweise, wie wir sehen werden, dass keine Notwendigkeit zur Vermeidung dieser fruchtbaren Widersprüche besteht. Also, nochmal daran zu erinnern, den Kinderkram, den Sozialkundelehrer, wie geht Marxismus? Na, Marxismus, der kommt von Hegel und das war der mit seinen drei Thesen, mit seiner Triaden. Alles soll drei sein. Das sagen übrigens Leute, die am dreieinigen Gott nicht zweifeln, ne? Obwohl das auch System hat, dass es drei sind. Die auch an den drei Instanzen beim Freud nicht zweifeln, da haben sie nichts gegen die drei. Haben halt nichts gegen die drei, aber wenn man sagt, keine Notwendigkeit zur Vermeidung dieser fruchtbaren Widersprüche, da will er so mit einem Einwand anheben. Er will sagen, naja, wer sich auf dieses Verfahren beruft, wer nicht sagt, es wäre ein fruchtbares Verfahren, sondern wer dieses Verfahren als Königsweg einsetzt, der kommt zu einem Fehlschluss. Die Dialektik, die ich bislang als bloße Geschichtslehre und Logik dargestellt habe, Geschichtslehre dargestellt habe, als eine Theorie der historischen Entwicklung des Denkens, würde sich nunmehr als eine davon sehr verschiedene Doktrin erweisen. Sie würde gleichzeitig eine Theorie der Logik, eine allgemeine Theorie der Welt sein. Wer hat jetzt recht? Vorhin das Zitat in Erinnerung gebracht. Dass die Welt, sie geht von der Tatsache aus, dass die Welt einen universellen Zusammenhang bildet, in dem alle Dinge und Erscheinungen miteinander verbunden sind, bla bla bla bla. Jetzt hat der Popper Recht und Unrecht zugleich. Er sagt nämlich, ja, die machen aus einem fruchtbaren Verfahren eine Weltanschauung, von der sie behaupten, das wäre überhaupt das Prinzipiellste, was im Denken, in der Logik, in der Wissenschaft zum Zug käme. Sie sagen, die Dialektik, das wäre einerseits das, wie die Welt geht und andererseits, wie es Denken geht. Lesen wir was vor, was leider von den Klassikern stammt. MEW 21, allgemeine Dialektik, allgemeine Gesetze der Bewegung, sowohl der äußeren Welt wie des menschlichen Denkens, steht dort. MEW 19, die materialistische Geschichtsanschauung und ihre spezielle Anwendung auf den modernen Klassenkampf zwischen Proletariat und Bourgeoisie war nur möglich vermittels der Dialektik. Also das eine Zitat bekennt sich zu dem, das ist das allgemeinste Gesetz, weil es ein Gesetz von allem ist. Ist schon ein harter Fehler. Ein Gesetz, allgemein, das ist ungefähr dasselbe, wenn man an Gott glaubt. Man sagt, die Gesetze der Bewegung von allem und jedem, in der Natur, wo schon sehr viel Verschiedenes drunter fällt, weil Strom was anderes wie ein Gummiball ist, in der Natur alle Bewegung ein Gesetz. Dasselbe Gesetz in der Gesellschaft, das dritte fürs Denken. Das steht wirklich bei den Klassikern und es wird ausgiebig zitiert. Das zweite Zitat behauptet, dass mit diesem Gesetz als Methode die wissenschaftliche Erkundung des Kapitalismus und der Aufruf zum Klassenkampf tatsächlich nur möglich geworden ist. Das mag sich einer vorstellen, wie er will. Absurd ist es allemal. Den Begriff eines Ungesetzes, weil es von nichts Konkreten ein Gesetz sein will, sondern ein Gesetz vom Allen, zum obersten Wissensgrundsatz und zum Leitfaden der Erkenntnis noch dazu zu erklären, ist der pure Glauben an die Wissenschaft. Das ist, wir verfügen über einen Hokuspokus, der uns überhaupt im Unterschied zum anderen den Weg in die Wissenschaft zu ihr und ihren Weg, ihre Leistungen ermöglicht, gestattet. Das lässt sich auch nicht beweisen. Nur, was hat der Popper jetzt gemerkt? Erstens, er hat den Gedanken des Hin und Her, des Dreischritts, als Art, wie die Wissenschaft historisch oder technisch abläuft, sowas kann er leiden. Dass aber alles als Dreischritt gedacht gehört und dass man damit ein Gesetz von allem und jedem habe, das lehnt er ab. Was er zum Beispiel nicht weiß, ist, dass aus diesem Gesetz oder seiner Behauptung auch für die im Osten absolut nichts folgt, sondern dass immer nur dieses Gesetz eine Berufungsinstanz für all ihren wissenschaftlichen Sinn oder Unsinn, den sie produzieren, wird. Das ist das einzige Verhältnis, das ich da herstellen kann. Aus dem vorgelesenen Bewegungsgesetz, das die da erkannt haben wollen, kriegt keiner weder physikalisches noch gesellschaftliches oder sonstiges Wissen. Da kann man nur noch mal ein Kind mit erziehen. Was liegt also auch hier wieder vor? In dieser, ja, nennt es mal, höchsten Stufe der Unart weltanschaulicher Gipfeltreffen. Beide Seiten sind daran gewöhnt, methodisch vorzugehen. Beide Seiten haben eine fixe Anschauung, über wie Wissenschaft zu gehen hätte. Die westliche Anschauung kann sich in diesem Streit, hätte ich aber machen können, aber das wollte ich jetzt hier durchbehandeln, kann sich auch dem Pluralismus und die Toleranz des Methodenanwendens berufen. Sie kann sagen, bei uns gibt es verschiedene Ansätze und Methoden, die streitenden Schulen, Toleranz ist geboten, schon wegen der Unsicherheit allen Erkennens. So praktiziert sie es auch zu einem Teil ihrer Wissenschaft. Was sie aber ausschließt, aus ihrer Vielfalt, aus ihrer wissenschaftlichen Toleranz, ist die Behauptung einer Partei, in dem Fall weltanschauungswissenschaftlichen Partei, dass sie die Methode und nicht eine hätte. Und um dieses Ausschlussverfahren zu begründen, erzählt der Popper den Mist über die Trial-and-Error-Methode, wie er sie lieber nennen würde, der Triade Thesis Antithesis Synthesis. Dann gibt er diesem Verfahren recht, aber kennzeichnet es als schlecht, dass es zu einer aparten, die anderen Weltanschauungen bestreitenden Weltanschauungen werden will. Die Reaktion der Marxisten darauf ist zitiert, es ist ein Armutszeugnis, wie sich solche Leute vornehmlich in weltanschauliche Streitigkeiten, um nochmal das blöde Wort zu verwenden, des niedrigsten Niveaus. Sie halten es immer fürs Höchste, weil es ja immer ums Ganze geht, um alles gleichzeitig. In Ansatz die Gesetze von allem, wie der Faust, Spinner. Solche Spinnereien, das halten sie für das Entscheidende, wo sie am westlichen Angriff auf ihre Art Wissenschaft zu treiben, entgegenschmettern. Das halten Sie für das Bedeutsamste, aber wie ein hammerfester Weltanschauung, und sie ist die Dialektik, und das ist das Wissen um die Bewegung, den Zusammenhang, das Verbundensein, das Bedingtsein. Ja, da wissen Sie was. Als wäre der Vorwurf, ihr habt für eure ganzen abweichenden, weltanschaulichen, wissenschaftlichen Stellungnahmen zu unserer bürgerlichen Geisteshaltung, habt ihr nur eines auf Lager. Ein fieses Werkzeug, einen Trick namens Dialektik. Als ob es da nicht nur einen, in zwei Richtungen gangbaren Weg gäbe, das zu entkräften. Ich erzähle das mal hier, damit klar ist, naja, an diesem Fall wenigstens, an die anderen habe ich es nur teilweise gemacht. wie man mit solchem Unrat auch mal fertig werden kann. Also abschließend, dass fertiges Wissen darüber da ist. Erstens, was ihr sagt, so einen Dings haben wir nicht. Nein, wir haben keine. Aufgrund eines Vorurteils, wie auch immer begründet, zusammengeschusterten Königsweg, der darauf angelegt ist, dass unsere und nicht eure Weltanschauung rauskommt. Nein, im Gegenteil, unsere Weltanschauung ist die korrekte. Nur ein Weg, wegzukommen von diesem Streit und einzusteigen in die Ecke, wo wirklich Urteile und Schlüsse über einen gewissen Gegenstand, sei es der Kapitalismus, sei es der reale Sozialismus, sei es die Natur, die Physik, die Elektrothermik, was weiß ich, wo die verschiedenen Urteile rationell verglichen werden, wo richtig und falsch das Kriterium ist, wo Fehler in der Schlussfolgerung entdeckt werden, meinetwegen auch in der Versuchsanordnung, ist mir alles wurscht, was es halt so wissenschaftlich zu tun gibt. Die andere Weise, wenn man meint, die Dialektik wäre was, und man hätte tatsächlich diesen Hokuspokus gepachtet, dann ging, es ist derselbe Weg, aber nur die andere Richtung. Wenn man meint, die Dialektik, das wäre wirklich was, was in der Wissenschaft vonnöten wäre, ohne die Wissenschaft Fehler macht, ohne die Wissenschaft nur auf Irrtümer, aber auf kein grüner Zweig kommt, wenn man das meint, da muss man den anderen wenigstens das Argument so erwidern, dass man sagt, Dialektik, das ist ein Markenzeichen von uns, aber nur deswegen, weil ihr es vernachlässigt, obwohl es euch, wie jedem, der nachdenkt, der Wissenschaft treibt, gut anstünde. Dann wäre das Gegenargument in einer anderen Weise vom weltanschaulichen Hin und Her. Wer hat welches Vorurteil, das Skeptische oder die Sicherheit über die dialektische Weltanschauung und Methode? Welches hat Recht? Wer ist in einer anderen Weise weggezogen von dem Kinderspiel? Man müsste dann argumentieren, Dialektik ist doch nur der Name für die Methode, die allemal Platz hat, angewandt wird, stattfindet, wenn Leute Wissenschaft treiben. Eigentlich nehmen wir den Vorwurf, ihr seid undialektisch, ihr im Westen, wir denken dialektisch, nur deswegen in den Mund, weil wir gemerkt haben, dass euer Denken einen spezifischen Typus von durchgängigen Fehler enthält, eine Art des Vergehens gegen das Denken und seine Eigenart. Und zwar in dem Sinn, dass wir wollen mit Dialektik eben nur das benennen, wodurch in der Wissenschaft Notwendigkeiten, Sicherheiten im Wissen erschlossen werden, herkommen. Dialektik ist bei uns nur ein ex post erfundener Name für das, was rein logisch, methodisch alle treiben, die Wissenschaft treiben. Und nicht so, wie es jetzt immerzu in dem Streit war, das wer macht so, wer macht anders. Der rationale Begriff von Dialektik, den, wenn überhaupt, die Östler in dem Streit in Anschlag bringen könnten, wäre der Hinweis, dass das, was dialektisch ist, nicht Exklusives ist. Also das gibt es bei uns und unserer Weltanschauung. Sondern dass es quasi das überall Präsente ist. Sodass ein Verstoß gegen sie tatsächlich eine Sünde wider die Wissenschaft bedeutet. Also, Sie müssten sagen, gute Leute, ihr habt uns im Westen aufklären wollen, wie Logik geht. Ihr habt behauptet, Logik, das ist A gleich A. Und dann, wenn man das sagt, dann soll man wieder nicht sagen A gleich B. Formale Logik funktioniert nämlich so, dass man nicht sich widersprechende Stellungnahmen stehen lassen soll. Formale Logik funktioniert nach eurer Maßgabe auch so, dass man aus einer Disjunktion, wo eine Seite falsch ist, also entweder Hans ist doof oder der Mond ist rund, aus so einer Disjunktion jede beliebige, wenn eins falsch ist, jede beliebige Folgerung ziehen kann. Liebe Westler, wir sagen euch, wenn schon um so Methodenfragen geht, nichts von dem, was ihr da zur methodischen Vorschrift machen wollt, verdient den Namen wissenschaftliche Reflexion. Überlegt euch mal, wie ihr eure Gedanken, auch die über Logik, wie ihr über die Welt redet, wie ihr urteilt und schließt. Es funktioniert ganz anders. Und der Widerspruch spielt in jedem Denken, auch in eurem, eine entscheidende Rolle. Wissenschaft ist nämlich auch bei euch nicht die Aufzählung von Urteilen, wo immer dort steht A ist A. Wissenschaft besteht nicht aus Tautologie. Wissenschaft besteht auch nicht in einer Liste von Aussagen des Typs A ist B, A ist C, A ist D und so weiter. Also, stellt euch vor, Demokratie ist eine Staatsform, Demokratie ist gut, Demokratie ist alt, Demokratie hat sich bewährt. Eine solche Liste ist auch noch nicht einmal die schlechteste Politwissenschaft bei euch im Westen. Auch bei euch funktioniert das Denken ein bisschen anders. Auch bei euch, ob das nun explizit studiert habt oder nicht, ist man als Wissenschaftler vertraut, dass man, wenn man vier solche Urteile hat, man nicht einfach A, B Aussagen hat, A, C und so weiter, wo A und B den gleichen Status, die sind halt ein Zeichen oder irgend sowas haben, sondern auch bei euch ist Subjekt und Prädikat in einem Satz das grammatische Hilfsmittel für den Ausdruck logischer Unterschiede. Und da fällt euch auf, in jedem Satz, wo die Copula ist, angewandt wird, Demokratie ist ein System von oder sowas, ist die schönste aller Staatsformen, dann wird erstens behauptet, die Identität von dem vorderen Ding, das heißt Subjekt im Satz austragen, und die Identität mit was ganz anderem, nämlich mit was Unterschiedenem. So, jetzt können wir ins Gespräch kommen. Wenn wir, und das tut ihr genau genommen auch, genau hinhört, wie ihr sonst gewöhnlich auch bei euren Exkursen zur Logik oder zur Dialektik oder zur Weltanschauung denkt, wenn ihr genau hinschaut, merkt ihr, das Denken geht so, und zwar bei jedem, dass man sich mit 5 Urteilen des Typs, die da als Satz ist, ist, nicht zufrieden gibt als Wissenschaftler, sondern man sucht nach der Notwendigkeit der 5 Identitäten und Unterschiede, die alle zusammen Besonderheiten eines allgemeinen Gegenstands Staat oder Demokratie aufmachen. Den Zusammenhang, auf den seid ihr als Wissenschaftler schon noch erpicht. Und eure Bücher arbeiten mit Konjunktionen, mit weil, warum und damit. Und die lassen sich überprüfen, ob sie hinhauen als inhaltliche Folgerungen. Aus den Vorsätzen, die Nachsätze, die gefolgert kommen als inhaltliche raus. Und dann nehmt ihr die Allgemeinheit und die Besonderheit bei Subjekt und Prädikat oder ihr Subjekt ist ein Einzelnes, diese Demokratie, BRD, wo die Bestimmtheit noch andere Form hat. Es ist nicht nur das allgemeine Demokratie, auch nicht die besondere im Unterschied zu anderen Staatsformen, sondern es ist eine Vereinzelung. Diese Unterschiede, die nehmt ihr alle zur Kenntnis. Ihr macht auch Sätze, die bundesdeutsche Demokratie hat im Vergleich zur französischen eine blöde Tradition, nämlich den Hitler. Solche Sätze finden wir bei euch. Wisst ihr, wie ihr da denkt? Wisst ihr da, dass ihr den Satz hinschreibt, dass ihr eine Notwendigkeit aufzeigen wollt, nämlich die Unzulänglichkeit, die ihr meint, dass ihr an der deutschen Demokratie hängt, wollt ihr aus diesem Vergleich mit einer anderen Besonderung des allgemeinen Dings namens Demokratie erschließen? Merkt ihr, dass ihr auch auf Notwendigkeit erpicht seid und dass ihr beim Erschließen von Notwendigkeiten, was eigentlich Wissen heißt, man weiß, warum etwas notwendig und nicht zufällig so ist, wie es ist. Das ist die Entdeckung von Gesetzen von irgendwas. Dass ihr bei diesem Bedürfnis nach Notwendigkeit nichts anderes macht, wie die Dialektik der Widersprüche, die in den schon gefassten Urteilen und Schlüssen vorliegen, fortsetzen. Das ist alles. Der Dialektik ist sowas wie ein Name, wie korrektes, logisches Urteilen und Schließen geht. Kein Mensch im ganzen Osten sagt auch nur annähernd sowas, wie ich jetzt erzählt habe. Sie berufen sich auf die Dialektik, beharren also auf dem kindischen Kram, sie hätten den Hokuspokus, den Trick. Der Westler schreitet zur Verurteilung, aber nicht, weil er etwas gegen den Hokuspokus hat, sondern weil er diesen Hokuspokus als totalitären, als ausschließlichen, gegenüber der Methodenwahl, gegenüber der Methoden- und Ansatzsuche im westlichen Wissenschaftsbetrieb nicht leiden mag. Es ist schlicht und einfach ein Ausschlussverfahren. Von einer Annahme, von einer weltanschaulichen Vorurteilsnahme gegenüber allen anderen. Und an sowas, zum Abschluss nochmal, soll man sich besser nicht beteiligen. Ach, ich mache noch ein kurzes Beispiel. Die meisten Leute wissen nicht, dass Teil und Ganzes logische Kategorien sind. Weil sie immer gleich an die Ersatzteile denken beim Auto und so. Für die gilt aber dasselbe. Da ist eine logische Kategorie zur Anschauung gewonnen. Da gilt dasselbe. Was sagt man von einem Ding, dass es Teil wäre? Manche kommen da sofort auf die Idee, das ist bloß Teil. Naja, dann sagt mal, das Ganze ist es nicht. Wenn man aber sagt Teil, dann denkt man ja gerade in der Bezeichnung oder in der Vorstellung, die man da bezeichnet, genau an das Nicht-Ganze, aber es gehört zum Ganzen. Wieder ein Fall von dem, wo ein Östler, wenn er wollte, einmal sagen könnte, wie in jedem korrekten Denken ein Widerspruch angesagt wird und er den Grund für die Suche nach einer Auflösung, nach einer Notwendigkeit gebiert. Weil jedes Urteil ein Widerspruch ist, weil von der Allgemeinheit steht, die unterschieden und gleichgesetzt mit einer Besonderheit oder Einzelheit wird im Prädikat. Weil jedes Urteil so beschaffen ist, hört man überhaupt nach einem Satz nicht auf, Wissenschaft zu treiben. Also macht man keine Liste und sagt, das wäre das Lexikon des Wissens. Genau bei Teil und Ganzes, viele Bücher fangen an, dass irgendetwas von irgendetwas anderem nicht mehr wegzudenken sei. Also, aus der Bundesrepublik sind die Grünen nicht mehr wegzudenken, fängt ein Politologe an. Oder aus der Philosophie ist der Platon oder der Kant nicht mehr wegzudenken. Das sind alles Teilganzes Gedanken. Die korrekt weitergeführt würden heißen, wenn du schon sagst, der Kant ist ein Teil der Philosophie, noch dazu betont mit der Floskel nicht wegzudenken, dann könntest du auch, bitteschön, die logische Konsequenz, und das wäre Dialektik, und mehr nicht, also Dialektik kann man da wieder wegschmeißen, die Bezeichnung, das wäre die Konsequenz aus deiner Behauptung, zeigen, das hättest du zu zeigen, die Unwegdenkbarkeit zu beweisen. Dann hättest du die Behauptung, er ist Teil von. Er ist also zwar selbstständig und heißt Kant, hat eine Philosophie, seine nämlich betrieben. Aber mit der Teilbehauptung hättest du eigentlich die Pflicht zu sagen, inwieweit er, ich kann es auch bei Demokratie machen, die Krankenversicherung ist nicht mehr wegzudenken. Es kommt aber nur auf die Logik an, also ist der Gegenstand auch schon wurscht. Dann erlegst du dir selber die Konsequenz auf, inwiefern der selbstständige Kant nur relativ zum Ganzen der Philosophie selbstständig ist. Inwiefern die Identität dieses Teils zum Ganzen stimmt. Und inwiefern es auf der anderen Seite stimmt, dass der natürlich die ganze Philosophie nie und nimmer ist, sondern noch ein sau selbstständiges Ding aufs Ganze bezogen. Ich will jetzt keinen Logikunterricht einfach weitertreiben. Nur ich will behauptet haben, an diesen beiden Beispielen, das ginge schon. Diese Phrasen mal aufzulesen von der Bewegung, die der Widerspruch im Denken schafft. Wie man eigentlich klickert. Wie das geht, wie man aus einer Behauptung eines anderen eine neue macht, wie gefolgert wird. Ja, das wäre einmal durchaus interessant, für wen Spaß macht oder für wen mehr, wer es wissen will. Aber das wäre der einzige Modus, auf Dialektik zu bestehen und Abschied zu nehmen. Von der Behauptung, das wäre unser spezielles Kochrezept. Und das macht uns zu großen Denkern, zu Leuten, die Vernunft schätzen. Das macht uns zur fortschrittlichen Wissenschaft im Unterschied zur konservativen oder reaktionären. Das wäre der einzige Weg und es wäre eigentlich kein Beitrag zur Wissenschaft, sondern eine metawissenschaftliche Abklärung dessen, was vernünftigerweise überhaupt noch zu Methodenfragen zu sagen ist. Nämlich ja, es Denken hat Methode, aber nicht es Denken braucht vorausgesetzte, sich ausgesuchte Methoden, um überhaupt dorthin zu kommen, wo es hin will. Das nennt man nämlich Vorurteil und parteiliches Denken. Zum Schluss. Fazit. Verdient vielleicht noch der Erwähnung, aber es ist jetzt das gleiche Muster, deswegen mache ich es kurz. Menschenbild. Menschenbild in der Wissenschaft. Ersatzreligion. Menschenbild in der Wissenschaft ist Skepsis, Kontra, Vernunft, Glaube. Ersatzreligion. Jetzt die Geschichte mit der Dialektik, als das wäre der große Wurf. Alles. Es sind nicht lohnende Streitigkeiten. Es sind Streitigkeiten, in der beide Seiten nicht nur unsauber argumentieren oder sowas, sondern genau genommen gar nicht argumentieren. Jeder wirft der anderen vor, dass sie genau das tut, was sie nicht leiden mag. Dasselbe noch als Thema durchgezogen ist wirklich, ich habe gesagt, zu viel für den Menschengeist, die Materie- und Geistgeschichte. Das Menschenbild in der Weltbild übersetzt. Ich bin ein Materialist, sagt einer. Naja, da gibt es ja auch viel drüber aufzuklären, was das ist, im Unterschied zum Idealisten, sagen wir mal in wissenschaftlichen Fragen. Oder im Unterschied zum Moralisten in öffentlichen Auseinandersetzungsfragen. Auch hier wird immer wieder beides durcheinandergeschmissen. Materialismus in Wissenschaft heißt einfach, dass man sich des Objekts bewusst ist. Das heißt, man beschäftigt sich nicht mehr mit der Frage, gibt es das Ding, was ich erkläre überhaupt? Das Bewusstsein, die Vorstellung von etwas haben, über das ich mich erklären mache, erübrigt ein für alle Mal die Rückfrage, ist es denn auch noch da, das Ding? Also man macht dann ja allen Ernstes eine Staatstheorie und fragt sich über den Machen der Theorie, gibt es denn das Ding, worüber ich nachdenke, in der Welt wirklich? Fehler bei denen drüben, die sagen, das ist der Unterschied. Wir gehen davon aus, das Objekt gibt es. Wie sind sie drauf gekommen? Weil es in der bürgerlichen Wissenschaft und Erkenntnistheorie den Standpunkt gibt, dass es gar nicht so sicher sei. Jetzt gibt es aber die ganze Sache, diesen erkenntnistheoretischen Hickhack auch noch an, das wäre die Entscheidung, was ist zuerst da? Was ist wichtiger in der Welt? Wem gebührt der Primat? Materie oder Geist? Das sind so wieder die dümmsten Fragen, sodass nur dumme Parteien über diese Frage entstehen kann. Was sagen die einen noch? Alles in der Geschichte ist doch Bewegung der Materie. Ja, da kann man sagen, ist interessant. Aber nehmen wir es mal anders. Was weißt du jetzt über die Geschichte? Angenommen, es stimmt. Denn Napoleon sei Feldzug, stimmt, da hat sich Materie bewegt, nicht zu knapp. Die Entstehung des Weltalls, Urknall und sowas, zwar noch ungesichert, aber ich schätze, da hat sich auch einiges bewegt an Materie. Neulich im Dritten Reich kann man auch nicht leugnen. Wenn wir uns denken, sprechen und so weiter betätigen, was ja eigentlich heißt, Geist ist am Walden, muss man wirklich sagen, doch, da geht es auch, man hört ja manchmal Rauschen und so, da bewegt sich auch Materie. Die Naturwissenschaftler haben sogar ermittelt, wie. Die wissen da was von Strömen im Hirn und von Gehirnlappen und wo die Ehre sitzt und die was man halt so alles hat. Ja, jetzt sage ich einfach einmal ja zu dir. Du hast recht, alles ist Bewegung von Materie. So, was weißt du jetzt, guter Mann? Na, merkst du, ne? Naja. Die Weltanschauung ist keinem Pfifferling wert. Sie ist ja gar kein Wissen, sondern sie gibt sich als Zusammenfassung von allem konkreten Wissen aus verschiedenen Wissensbereichen und ist so fröhlich drüber, dass es von dem allen eine Zusammenfassung gibt, mit der man quasi im Besitz des Überblicks über die ganze Welt ist, ohne zu merken, dass man jetzt im Besitz von gar keinem Wissen mehr ist. Aber es wird behauptet. Warum? Ja, weil halt im Westen, wie ich gesagt habe, und die ganze Geschichte, der Feldzug Napoleons, der Hitler, und wenn wir denken sowieso, ja, das ist das Werk des Geistes und nicht der Materie. Der Napoleon-Feldzug darüber noch zu den Russen, das ist doch der Ausdruck der Idee von. Hitler war doch bloß wegen Nietzsche, Hegel und deutscher Tradition. Und so fort. Solche Auffassungen gibt es. Bloß, naja, da kommen wir zumindest immer, wenn irgendwelche Menschen am Werk waren, und das ist halt bei der menschlichen Geschichte und bei den Staatsaffären und so weiter, das gegenwärtig gibt, immer zu der Fall, merkt man, tja, Materie hin aber her. Aber denken tun sie sich immer was dabei bei dem, was sie sich machen. Manchmal denken sich sogar noch andere was drüber, wo sich die denken, die was machen. Und der, was denkt, wenn er was macht, denkt, dass der andere nicht dran denkt, was er denkt. Kann alles sein, die Psychologen haben da ein weites Feld über falsches Bewusstsein durch Spekulieren und sonst was. Bloß hat es was mit Wissen zu tun. Wieder kreuzen sich zwei Klingen. Beide sind genauso beweisbar wie überflüssig. Das ist Wissen über, was Materie ist, ganz bestimmt nicht. Das Wissen kriegt man in einem Physik- und Chemiebuch. Das Wissen über, wie Geist geht, ja, das kriegt man, wenn man Wissenschaft treibt oder untersucht sie, wie sie funktioniert. Und da kann man genauso eine ökonomische Wissenschaft nehmen oder Logik treiben, wie vorhin in dem Beispiel oder sonst was. Ja, dann funktioniert eben so. Da spielt die Logik eine Rolle, da gibt es richtige und verkehrte Schlüsse. Das merkt man denen auch an, wenn man sie nachdenkt. Ja, was will man noch mehr? Das wäre die konkrete Befassung mit der in Frage stehenden Sache. Die Nichtbefassung mit der in Frage stehenden Sache, Materie, Geist, ist das Oder. Was ist das ewig und immerzu und überall in jeder x-beliebigen Frage, sachlichen Frage, Entscheidende? Das ist schon in seiner ganzen Aufmachung eine unwissenschaftliche Art, sich zu streiten, sich um was zu bemühen. Übrigens, so unwissenschaftlich es ist, genauso schnell ist die Affäre auch beendet. Es dauert 3 Sekunden zu sagen, die Materie bewegt alles in ihrer Bewegung, und dauert 3 Sekunden, der Geist macht es. Da merkt man schon, dass das nicht viel Wissen sein kann. Wissen ist teurer, kostspieliger von der Anstrengung her als solche Sentenzen, und es enthält dann mehr. Dauert also länger. Es ist die Weltanschauung pur, die sich streitet. Es ist der Begriff der Weltanschauung hier insofern, als man will, dass die Gesetze in der Welt einem als weltanschaulich gesonnenen Materie- oder Geistentscheider Recht geben soll. Und dann sucht man sich halt irgendeine unwidersprechliche Behauptung. An diesem Streit, auch hier der Rat, Gründe sind genannt, Nichtbeteiligung. Erstes Kapitel, das war es Vorspiel. Näher in Marxismus und bürgerlicher Wissenschaft in ihr Verhältnis kommen wir schon über die nächsten Vorträge und Diskussionen rein. Jetzt ist gleich Diskussion beginnen, wenn wer will. Das Vorspiel heißt, der weltanschauliche Kampf der beiden großen Lager, für die sie sich auch halten, ist ein Musterbeispiel von missratener wechselseitiger Kritik und Verteidigung. Jede Seite besteht ohne einen einzigen, geschweige denn guten Grund auf ihrem Weg. Die bürgerliche Seite meldet ein wenig offensiver, fast wie in der großen Politik, ihr Monopol an, dass sie die richtige Sache gepachtet hat und dass die anderen die Abweichler sind. Also die bürgerliche Seite besteht zumindest dem Gestus nach auf dem, was ich für die Dialektiker vorgeschlagen habe. Auf den Gestus, die andere Seite der Abweichung vom allgemeinen Geschäft der Wissenschaft zu bezichtigen. Und im Großen und Ganzen machen sich ein paar Idioten der beiden Lager im Dialog und in der Konfrontation verdient um bloße Ehrenfragen des Meinens, die einerseits politische Gründe verraten, aber nie in das Feld des Streits um richtiges oder verkehrtes Wissen überhaupt hineingeraten. Lauter Ehrenfragen des Meinens. Und wem soll das nützen? Das ist unsere marxistische Stellungnahme zu dem ganzen Firlefanz Kapitel 1. Die als die Erklärungsweisen in unserer Universität und in unserer Gesellschaft, der Gesellschaft oder des Systems zum Gegner hat. Stellen Sie also die Frage beim nächsten Mal, gibt es da mehr zu vergleichen? Also wenn das heute, die weltanschauliche Tour mit ihren paar Titeln, mit ihren Kunstgriffen, wenn das Beispiel war, die sind unvergleichlich doof, die beiden Lager. Die sind dann wenigstens bei der anderen Sache. Wenn es materiale Aussagen über die Welt waren, wo der eine sagt, das ist so, und der andere sagt, nein, das sehe ich anders, oder das ist anders. Ob es da mehr zu vergleichen gibt und welche Unterschiede und Gegensätze sich da ergeben. Also heute, muss wirklich keinem falsch weitersagen. Der Marxismus in seinen Varianten, Verteidigung auf weltanschaulicher Ebene, ist heute nicht besser weggekommen als die anderen Idioten. Es ist quasi zusammengefasst als Behauptung, falls der Marxismus so eine Weltanschauung ist, wie sie sich des Öfteren in solchen Debatten präsentiert, dann taucht er mindestens genauso wenig wie die andere bürgerliche Geisteswelt. Dann kann man ihn vergessen. Es ist gleichzeitig die Aufforderung zur Hoffnung, wenn man das ermittelt, vielleicht gibt es da noch was, vielleicht ist es doch was anderes.